glaube, wir können anfangen. Wir haben schon CT jetzt mal aus und ungeplant gemacht. Hi, ich bin Gregor, ich bin wirklich bei Platypus. Also ich darf euch alle hier herzlich begrüßen und erstmal ein besonderer Dank gilt an die Rosa-Luxemburg-Stiftung für die Unterstützung dieser Veranstaltung. Zu Platypus kurz, das ist so unser Hauptprojekt. Hinten seht ihr auch unseren Infotisch mit dem Platypus Review, eine Zeitschrift, die wir monatlich herausgeben. Die erscheint in den USA, bekomme ich immer so einen Monat mit Verspätung. Das dient quasi und unsere Aktivitäten generell dienen den fraktionenübergreifenden Dialog der Linken mit dem Ziel, überkommene Fragen aus der Vergangenheit der Linken aufzuwerfen und hoffentlich positiv zu lösen, mit dem Ziel einer Rekonstitution einer marxistischen Linken. Dazu veranstalten wir eben Veranstaltungen wie diese heute, mit dem Ziel eben auch diesen Dialog im größeren Rahmen stattfinden zu lassen. Dazu haben wir auch hier freitags immer einen Lesekreis, wenn ihr Interesse habt, oder morgen um 3:30 in der Rotunde im Westend haben wir unseren wöchentlichen Coffee Break, wo wir uns zum Beispiel über solche Sachen wie heute austauschen können. Aber zur heutigen Veranstaltung. Kann man mich so gut hören? Am vergangenen Wochenende demonstrierte das Blockupy-Bündnis in Frankfurt am Main gegen das Krisenregime der EU. Laut Eigendarstellung ist das Ziel des Bündnisses, Zitat, gegen das autoritäre Krisenmanagement und die Troika-Politik Widerstand zu leisten und die demokratischen und sozialen Rechte der Beschäftigten, Prekarisierten und Erwerbslosen in Europa zu verteidigen. Zitat Ende. Die heutige Podiumsdiskussion ist zur Klärung einiger daraus resultierender Fragen zum Zweck und Ziel dieses unbestimmt gehaltenen Widerstandes organisiert worden. Doch die Nachrichten zur Demonstration am Samstag überschatten diesen Rückblick. Die Polizei ging hart gegen einen vermeintlich schwarzen Block vor, der aus violetten und pinken Regenschirmen bestand, kesselte über Stunden etwa 1000 Demonstrantinnen ein und ging gewaltsam mit Reizgas und Schlagstöcken gegen die friedlichen Teilnehmerinnen vor. Dieses brutale Vorgehen fand nun sogar Kritik von Seiten bürgerlicher Medien wie der FAZ oder der Bild-Zeitung. Es scheint, als hätte Blockify mit seinen Protesten in ein Wespennest gestochen und die Krisenverwalter der sogenannten Troika aus der Fassung gebracht. Oder wie es in den sogenannten 8 Argumenten für eine radikale Linke bei Blockify, das gemeinsam von Uns Ganze und IL veröffentlicht wurde, heißt, Zitat, die massive Reaktion der Staatsmacht auf Blockify 2012 hat gezeigt, dass wir eine empfindliche Stelle getroffen haben, dass wir sie auf einem Gebiet herausgefordert haben, auf dem sie sich sicher fühlen. Zitat Ende. Doch dieses Narrativ, das derzeit von links verbreitet wird, täuscht auch über einige kritische Aspekte und Unklarheiten der Anti-Austeritätsproteste hinweg. So versammelten sich am vergangenen Samstag schätzungsweise nur 10.000 Menschen zur Demonstration gegen die EZB. 10.000 weniger als noch bei der Blockupy-Demo im Vorjahr. Auch ist es problematisch, den Sinn der eigenen Proteste dadurch aufzuwerten, dass man von staatlicher Seite massiver Repression ausgesetzt war. Die Polizeigewalt bei den Protesten gegen Stuttgart 21 nahm noch größere Formen an und führte zu einem ähnlichen Aufschrei, ohne dass die Proteste gegen Stuttgart 21 einen sonderlich systemkritischen Charakter hatten. Und zudem noch ein persönlicher Eindruck, als ich die Demo ein bisschen früh verlassen habe, gegen 5:30 Uhr abends, und ich im Prinzip einen Block entfernt von der Demo war, ging eigentlich auch das öffentliche Leben in der Stadt völlig normal weiter. Insofern wirft sich auch die Frage auf, welche Verbindung überhaupt oder welche Resonanz die Proteste überhaupt in der Bevölkerung finden. Also die gegenwärtig angeführten Erklärungsansätze über das Eingreifen der Polizei und die Sinnhaftigkeit der Proteste können darum ebenso die inhaltlichen Unklarheiten und die geringe Teilnehmerzahl am vergangenen Samstag relativieren. So behielten die Fragen, die wir für die heutige Diskussion vorbereitet hatten, auch nach mehreren Tagen Protesten und inhaltlichen Veranstaltungen an Aktualität. Wogegen richtet sich der Widerstand von Blockupy konkret? Welche politischen Ziele verfolgt das Bündnis? Wird eine Rückkehr zum Wohlfahrtsstaatsmodell des Fordismus gewünscht? Oder bedeutet Blockupy eine Rückkehr zum Antikapitalismus auf der Linken? Was verbindet die unterschiedlichsten Organisationen, die am Bündnis beteiligt waren? Was für eine Rolle kann die deutsche Linke angesichts ihrer momentanen Schwäche im europäischen Kontext überhaupt spielen? Und wie wäre überhaupt ein möglicher Erfolg auf Seiten der Linken definiert? Diese Fragen beziehen sich natürlich nicht nur auf Blockupy, sondern auch auf allgemein, entsprechend dem Charakter von Petrus-Veranstaltungen, allgemein auf linke Antworten auf die gegenwärtige Krise. vielleicht die Diskussionsfragen, die ich den Referentinnen geschickt habe, noch mal ganz kurz angerissen. Die erste Frage drehte sich um die Frage, wer ist eigentlich der Hauptgegner in diesem Kampf in der Eurokrise? Das ist der Neoliberalismus, der Kapitalismus, das Finanzkapital. Und was ist das eventuell positive Ziel, die positive politische Utopie dieser Proteste? Der zweite Fragenblock war, wie Blockupy oder die Europäische Linke im Allgemeinen den aufkommenden Nationalismus in Europa zu bekämpfen versucht, der mit dem viele Menschen auch in den betroffenen Krisengebieten oder eben auch mit den sogenannten Krisengewinnern wie in Deutschland auf die Krise reagiert haben. Drittens, hat die EU abgeschafft oder kann man sie irgendwie positiv nutzen, progressiv umwandeln? Oder ist die Antwort auf die Krise mehr Regionalismus und lokale Autonomie? Viertens, wie sieht das Verhältnis aus zwischen den neuen sozialen Bewegungen und politischen Institutionen wie Parteien und Parlamenten? Und wie würde eine demokratische Zukunft aussehen, gesetzt Blockupy oder die Europäische Linke wäre erfolgreich? Ist das Modell der Organisationen, wie es Blockupy und Occupy und die Indignados und das Squares Movement propagieren, ist das ein mögliches Modell für die Zukunft? Dann noch zum Format. Wir werden jetzt 12-minütige Anfangsstatements von den Referentinnen hören. Gefolgt wird das mit einer Antwortrunde, die nochmal, wo den Referentinnen und Referenten nochmal 2 bis 3 Minuten Zeit gegeben wird, auf die Statements ihrer Co-Referentinnen einzugehen. Und dann wird das Podium auch eröffnet für eure Fragen. Und ich stelle jetzt die 4 Referentinnen vor in der Reihenfolge, wie sie auch reden werden. Ganz außen auf der anderen Seite sitzt Karin ist bei der Interventionistischen Linken und bei Blockupy aktiv. Dann Stefan ist Mitglied der Campus Antifa. Die Campus Antifa ist im Frankfurter Krisenbündnis organisiert, dem neben ihr auch die VV Frankfurt, die Ökolinks ARL, die Antifa F und die Autonomen Linken Offenbach angehören. Die Campus Antifa ist wie das Frankfurter Krisenbündnis Teil des internationalen M31-Netzwerks, das sich im Dezember 2011 gegründet hat und den Gruppen verschiedener linksradikaler Spektren angehören. Dann als nächstes wird sprechen der Thomas Lohmeier ist Redakteur des Magazins Prager Frühling, das im Umfeld der Partei Die Linke herausgegeben wird, und er arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Parteivorstand der Linken. Und als letztes wird sprechen Pablo Graubner. Pablo ist im Bundesvorstand der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend, SDRJ, und war dort lange Zeit für Internationales und Ideologie zuständig. Pablo hat zur Aktualität der marxistischen Klassentheorie und zu internationalen Fragen in linken Zeitschriften Stellung bezogen, darunter in Position, Magazin der SDRJ, Topos, der Zeitschrift für dialektische Theorie und Theorie und Praxis. Und damit lasst auch das von mir und ich übergebe es an Karin. Da, wenn ihr das Mikro. Das ist okay, das war's. Okay, also erstmal hallo von meiner Seite natürlich. Ich bin ja gerade schon vorgestellt worden. Ich werde mal versuchen, also es waren ja ziemlich viele Fragen, die uns gestellt wurden und nochmal vorgetragen haben. Ich werde mal versuchen, so ein bisschen was dazu zu sagen, warum wir Blockupy gemacht haben und was da drin aus unserer Meinung nach entstanden ist. Als erstes kann man, glaube ich, also so im Rückblick auch nochmal sagen, dass ja ziemlich erfolgreiche Tage hinter uns liegen. Und also nicht nur das Ausmaß sozusagen, also die Berichterstattung, der Charakter und das Ausmaß der Berichterstattung über Blockupy, auch den Grad des Inhalts, der sozusagen unsere Kritik, der da drin transportiert wurde, als auch, dass die Aktivistinnen und Aktivisten trotz alledem nach 2 wirklich großartigen Aktionstagen, trotz der Repression, glaube ich, zwar sehr erschöpft, aber trotzdem glücklich und zufrieden nach Hause gefahren sind, als auch das Mehr der Zustimmung und Solidarisierung, dass die Vielzahl an Protestnoten, die allein in den letzten 2, 3 Tagen verfasst wurden, auf Eigeninitiative der verschiedensten gesellschaftlichen Akteure jetzt schon alle überall im Netz stehen und unterschrieben werden, macht, glaube ich, nochmal deutlich, was Blockupy für ein Ereignis war und dass wir auf jeden Fall 2-0 gegenüber der Stadt gewonnen haben. Vielleicht noch mal ein bisschen was zur Begründung von Blockupy. Also, das wurde ja gerade schon angerissen und du hast uns kurz zitiert. Und es wurden ja auch in den Fragen, ging es ja auch sozusagen um die Hauptgegner oder Ziele. Ich glaube, einer der wesentlichsten Punkte ist, dass, wenn man sich die Dynamik der aktuellen Krise anschaut, sozusagen relativ offenkundig, und das würde ja auch niemand bezweifeln, ein Durchdiktieren der Bedingungen der politischen und ökonomischen Elite gegenüber dem Rest der Europa stattfindet. Was wir sozusagen auch mit Begriffen wie Austeritätsregime oder autoritären Krisenregime oder sowas belegen und zu im Wesentlichen zum Kaputtsparen der kompletten Gesellschaftlichkeit in den Ländern Südeuropas führt. Und unser Ziel in Blockupy war sozusagen, wenn man diese Krisendynamik betrachtet, diese Dynamik umzukehren und sozusagen das Krisenregime selbst in die Krise zu treiben, von unten sozusagen. Und unserer Meinung nach, und das ist uns auch sehr wichtig, auch als IL, entscheidet sich die Dynamik der Krise, also welche Dynamik die Krise annimmt, ob sie sozusagen sich weiter von oben nach unten richtet oder ob es möglich ist, das Krisenregime selbst in die Krise zu treiben, das entscheidet sich nicht nur in den immensen Generalstreiks und Großdemonstrationen in südeuropäischen Ländern, sondern das entscheidet sich auch hier vor Ort sozusagen im Herzen der Bestien. Und deswegen haben wir versucht, hier Protest zu organisieren, um uns schon 2012 sozusagen in eine Reihe oder in die Reihe der Krisenproteste in Europa generell zu stellen und sozusagen auch als Solidaritätsnote an die Empörten und Protestierenden, die da überall schon auf den Straßen waren und immer noch sind. In Deutschland sind wir damit natürlich unterschiedlich mit anderen Bedingungen konfrontiert, als es jetzt beispielsweise in Spanien ist. Und dementsprechend muss auch die Zielrichtung von Krisenprotest hier in erster Linie darauf zielen, sozusagen den Konsens, den es hier in Deutschland gibt, oder das Versprechen der Bundesregierung, wenn ihr uns wählt oder wenn ihr sozusagen die Klappe haltet, dann wird es einfach nicht schlimmer werden, dass dieser Konsens aufgebrochen wird und dass man sozusagen diesen Krisenkooperatismus bricht und dazu einen Widerspruch formuliert und einen Kristallisationspunkt schafft für all diejenigen, die dazu Nein formulieren wollen. Und genau das wollte Blockupy sozusagen schaffen, so eine Form von Rückeroberung des Politischen und so eine Art neue Allianz der, oder so eine Verschwörung der Gleichgesinnten zu schaffen, die nicht bereit sind, die Politik der Bundesregierung sozusagen, diese europäische Krisenpolitik ja maßgeblich verantwortet, sozusagen mitzutragen und darin in Konflikt zu gehen. Was da drin natürlich auch sozusagen ein Ziel ist, ist, dass wir das mit einer Radikalität versucht haben zu tun, die real ist, also die sozusagen nicht nur erklärt ist, sondern sich irgendwo Antikapitalismus draufschreibt oder Kommunismus oder was ist es auch immer, welche Gesellschaft man haben will, sondern sozusagen die durch ein reales Eingreifen in den kapitalistischen Normalbetrieb, sozusagen sowohl in der Blockade der EZB an dem Werktag, als auch sozusagen in dem Eingreifen in den Betrieb der kompletten Stadt Frankfurt durch die Aktionen am Nachmittag am Flughafen, an der Deutschen Bank, an so einer Immobilienspekulationsfirma und auf der Zeil sozusagen zu einem Protest zu machen, der eine Alltagsradikalität oder eine Radikalität schafft und erfindet, die sich auch fortpflanzen kann im Alltag. Und die eben damit nicht subkulturell ist, sondern eben partizipativ und offen für all diejenigen, die sich beteiligen wollen. Unter Umständen auch für Leute, die vielleicht das erste Mal sich überhaupt dafür entscheiden, an solchen Aktionen teilzunehmen. Die aber nichtsdestotrotz sozusagen entschlossen sind. Was ich interessant finde, was in Blockupy sozusagen passiert ist, ist, dass aus dieser Kampagne oder aus sozusagen dieser Mobilisierung schon von 2012 zu diesem Jahr 2013 unglaublich viel passiert ist. Es ist unglaublich viel vor Ort passiert, dass Das ist sozusagen sowas wie ein Zusammenwachsen von Spektren, von verschiedenen Gruppen und Zusammenhängen gibt. Dass es sowas wie eine Aufmerksamkeit der Stadtgesellschaft und sowas wie eine Empörung der, im besten Sinne des Wortes, liberalen Restbestände oder politisch liberalen Restbestände der Stadt sozusagen gibt über das Vorgehen 2012 als auch 2013. Und da drin der Konflikt, den Blockupy versucht hat aufzureißen, politisch sozusagen vertieft werden konnte. Es sind aber sozusagen nicht nur Sachen unmittelbar in Frankfurt passiert, sondern auch in der Entwicklung von 2012 zu 2013 hat es einen unglaublichen Anwachsen an Eigeninitiativen gegeben. Das, was wir 2012 sozusagen wollten, Aktivistinnen aufzufordern, mit uns gemeinsam auf die Straßen zu gehen, sich zu beteiligen, sich selber Sachen zu bewegen und mitzubringen und vorzuplanen, das hat ja 2012 alles auch aus anderen Gründen dazu gut funktioniert. Das hat aber 2013 funktioniert. Und das bedeutet, dass dazwischen was passiert ist, was einen Grundstein legt, auf das man aufbauen kann und was sozusagen auch sozusagen interessant ist für die Herstellung von sowas wie von so einem Protest von Bunden, der eben nicht nur erklärt ist. Und der wesentlichste Punkt, den ich in Blockupy oder den ich sozusagen als interessant an Blockupy verorten würde, ist die Form der internationalen, transnationalen Vernetzung, Zusammenarbeit, und Gespräche, die sich in diesem Rahmen der Proteste und in deren Planung und Vorbereitung zusammengefunden hat. Also das sozusagen nicht nur das Blockupy sozusagen von den restlichen europäischen Protestierenden, wie auch immer die jetzt hier genannt wurden, sozusagen sehr wohl wahrgenommen und rezipiert wurde und sogar aufgegriffen wurde und für lokale Aktionen bei ihnen selbst und damit sich sozusagen einreiht in diese Form der europäischen und gesamteuropäischen Krisenproteste. Es ist auch so, dass es eine unmittelbare Verständigung spektrenübergreifend mit verschiedenen europäischen widerständigen Personen, Gruppen und Organisationen stattgefunden hat, deren Ergebnis jetzt ist, dass wir parallel zu unserer Demo am 1. Juni in 12 weiteren Ländern Großdemonstrationen und Aktionen organisiert wurden, als Ergebnis sozusagen von einem organischen Prozess der gemeinsamen Verständigung. Und in diesem Prozess ist auch ganz viel diskutiert worden über sowas wie, wie man Europa eigentlich denkt und ob Europa eigentlich umstritten, also in Deutschland ist es ja eher ein bisschen umstritten, sagt man jetzt Europa von unten oder lehnt man den Europabegriff generell ab. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass in der Debatte mit den Kolleginnen und Genossinnen und Genossen die Vorstellung aufgetaucht ist, dass man Europa sozusagen einfach nicht in Form von der EU oder dem Europa, wie wir es jetzt kennen, als geografisches Gebilde denkt, sondern eigentlich man sozusagen es so eine Idee gibt von so einem euromediterranen Raum des Widerstandes, der dann nämlich auch die Brücke schlägt zu den Aufständen in Ägypten, in Tunesien, jetzt in der Türkei und es auch so sozusagen das Europa von morgen aussehen kann, nämlich dass es Europa von morgen, unser Europa, das Europa von unten, das Europa oder dieser europäisch-mediterrane Raum des Widerstands und des Protestes sein kann und hoffentlich wird. So, jetzt kann ich noch ganz viele andere Sachen erzählen, aber vielleicht. Achso, nein, also was vielleicht noch interessant ist, aber das ist ja wahrscheinlich auch alle selber, dass Blockupy ja eine Allianz ist, das ist ein Bündnis. Mittlerweile ist es zunehmend sozusagen zu so einem Akteur, aber es ist ein Bündnis aus sowohl, also was reicht von radikaler Linke über Gewerkschaften bis zur Partei Die Linke und sozusagen sowas wie die Restbestände der globalisierungskritischen Bewegungen von ATTAC und allem, was dazwischen liegt, darin beinhaltet und aber, glaube ich, nochmal im Verhältnis zu den Bündnissen, die wir in der Vergangenheit hatten, also so wie anti-neoliberalen Block oder diese ganzen Sozialproteste, Bündnisse oder sowas, immer nur Fraktionen der jeweiligen Akteure wählen kann. Also es sind sozusagen, es sind ja nicht die Gewerkschaften, die in den Bündnissen sind, sondern es sind die Fraktionen in den Gewerkschaften, die sich selbst und auch intern gegen diese Form des Krisenkorporatismus stellen. Und es ist auch nicht die radikale Linke generell in diesen Bündnissen, sondern es sind diejenigen radikalen Linken in den Bündnissen, die der Meinung sind, dass man eben nicht nur Protest organisieren und Antikapitalismus erklären, sondern auch Widerstand organisieren muss, ganz praktisch. Und die sich darauf eingelassen haben, so einen gemeinsamen Lernprozess auch mit vermeintlich kommunistischen Kräften zu beginnen, um Krisenproteste in Deutschland überhaupt zu organisieren und damit einen Riss aufzumachen, den man dann vertiefen muss und kann. Und ich glaube, dafür haben wir von 2012 zu 2013 schon ganz schön viel geschafft. Ja, danke schön. Sogar in der Zeit von selbst. Ja, als nächstes Stefan, und wenn ich dann 3 Minuten schnell wieder bekomme. Ja, hallo auch meinerseits. Um vielleicht vorneweg ein Missverständnis auszuräumen, wir sind ein Teil dieser radikalen Linken, die nicht am Blockupy-Bündnis beteiligt waren bisher. Das hat auch Gründe. Der wesentliche Grund lag darin, dass wir es zumindest letztes Jahr und bisher auch immer noch für wichtig hielten, in diesen Krisenprozessen mit einer recht klaren Kritik und klaren Position und Perspektive aufzutreten. Und das schien uns eben in der Breite dieses Blockupy-Bündnisses nicht so richtig möglich. Wir haben allerdings auch durchaus wahrgenommen, dass da die inhaltliche Linie etwas klarer geworden ist dieses Jahr. Also auch wir würden sagen, da hat sich vieles zum Positiven entwickelt. Aber dennoch fanden wir es halt damals und fanden es auch heute noch wichtig, die Inhalte der radikalen Linken, also Antikapitalismus, Antinationalismus, Staatskritik, auch offensiv zu vertreten. Und das haben wir eben im Rahmen vom M31 versucht. Und worin diese Kritik und Perspektive aus der Richtung besteht, das hoffe ich jetzt kurz in 3 Punkten verdeutlichen zu können. Der erste Punkt wäre nochmal eine kurze grundsätzliche Positionierung, also bei mir wird es etwas allgemeiner als eben. Die grundsätzliche Positionierung bezieht sich darauf, dass für uns nicht die Krise den Anlass geboten hat, um irgendwie eine radikale Kapitalismuskritik zu formulieren, sondern die radikale Kritik von Kapital und Staat stand schon vorher im Fokus unserer politischen Arbeit und das bei den anderen Gruppen aus dem M31-Bündnis auch so. Und insofern lässt sich aus unserer Sicht auch eine relativ klare Antwort auf die im Ankündigungstext aufgeworfene Frage geben, wogegen sich unser Widerstand eigentlich richtet. Denn es gehört zu den Grundsätzen des Netzwerks, dass die kapitalistische Produktionsweise als System in die Kritik genommen und überwunden werden muss und dass es eben zu kurz greift, einzelne Akteure oder Bereiche dieser Produktionsweise wie die Finanzmärkte für die Krise verantwortlich zu erklären oder an die Leine zu nehmen. So eine generelle Kritik schließt eben auch ein, eine Kritik des sogenannten goldenen Zeitalters der Nachkriegszeit, zu dem sich ja heute auch wieder scheinbar einige zurückwünschen. Also die Zeit des keynesianisch domestizierten Kapitalismus. Aber auch da ist halt klar zu sagen, das war kein Garten Eden, sondern auch eine Zeit der Expansion des Kapitalverhältnisses, die getragen war von Standardisierung und Entindividualisierung. Und nicht umsonst hat damals die kritische Theorie diese Zeit als verwaltete Welt kritisiert. Und nicht umsonst haben sich damals die Neue Linke und andere soziale Bewegungen formiert, um aus diesem Korsett rauszukommen. Das zur grundsätzlichen Positionierung. Dann zum zweiten Punkt. Wenn es hier heute um die Frage gehen soll, welche Zukunft die Linke oder auf welche Zukunft die Linke hier hinarbeiten möchte, sollte man eben auch darüber reden, zu welcher Zukunft denn die Gegenwart drängt. Das heißt, man kommt auch nicht völlig daran vorbei, über die Ursachen und den weiteren Verlauf der Krise zu reden. Deshalb hier ein kurzer krisentheoretischer Ausflug, das geht wirklich sehr sporadisch, dass die Zeit des Fordismus, also des keynesianisch domestizierten Kapitalismus, in den 70er Jahren zu Ende ging, lag vor allem daran, dass sich damals strukturelle Verwertungsprobleme eingestellt haben, die auch damals schon zu einem massiven Anstieg der Staatsverschuldung geführt haben und für die die neoliberale Ideologie eine Lösung angeboten hat und durchsetzen konnte. Die Folgen davon dürften relativ bekannt sein: Privatisierung, Verschlechterung der Arbeitsverhältnisse, Entmachtung der Gewerkschaften, Deregulierung der Finanzmärkte etc. Diese Politik hat die Verwertungsprobleme aber offensichtlich nicht lösen können, sondern nur dadurch verschoben, dass sich massenhaft fiktives Kapital angehäuft hat und teilweise wieder über Staatsverschuldung oder private Kredite in reale Umfrage umgewandelt wurde, was dann aber 2007, 2008 an seine Grenze gestoßen ist. Worauf jetzt dieser kurze krisentheoretische Ausflug hinaus will, ist Folgendes. Die keynesianische Politik ist damals aus Gründen gescheitert, die heute immer noch bestehen. Es konnte nämlich durch diese Politik keine selbsttragende Akkumulation in Gang gebracht werden. Und die neoliberale Politik ist spätestens heute gescheitert. Da sich momentan alle wirtschaftspolitischen Strategien mehr oder weniger in diesem Rahmen bewegen, also entweder keynesianisch oder neoliberal ausgerichtet sind, ist für uns gerade nicht abzusehen, dass es irgendeine Variante staatlicher Politik gibt, also einer Politik, die am kapitalistischen Gesellschaftsmodell festhält, die aus der Perspektive der Lohnabhängigen langfristig oder auch nur mittelfristig tragbar wären. Es hat sich ein enormer Entwertungsdruck aufgebaut, der immer noch besteht, und wir teilen die Einschätzung, in denen es heißt, dass eine neue Akkumulationsdynamik, wenn überhaupt, nur nach einer noch anstehenden Phase der großen Depression vorstellbar ist, die allerdings massivste soziale Verheerung mit sich bringt, die niemand ernsthaft wollen kann. Griechenland und Spanien bieten jetzt schon mal so einen Vorgeschmack darauf. Und deshalb ist es unserer Ansicht nach wichtig, in der Linken eine Perspektive zu formulieren, die über Reformvorschläge wirtschaftspolitischer Art hinausgehen. Aber ich denke auch, das ist hier bei vielen anderen der Fall. Damit zum dritten Punkt und zur Frage, worin liegt jetzt unsere Perspektive in der Krise? Wie gesagt, die Krise stellt für uns nicht den Ausgangspunkt unserer antikapitalistischen und herrschaftskritischen Ausrichtung und Praxis dar, aber sie verändert mindestens in zweierlei Hinsicht die Bedingungen für eine solche Praxis, und zwar in ambivalenter Weise. Denn einerseits werden in der Krise althergebrachte Selbstverständlichkeiten fragwürdig. Sie stellt also einen Punkt dar, an dem es heißt, so wie es war, kann es nicht bleiben. Sie öffnet damit also einen Raum für alternative und neue Deutungen der gesellschaftlichen Verhältnisse und für Vorschläge, diese zu verändern. Und dieses Moment ist es auch, was vielen Linken gerade zu Beginn der Krise ein optimistisches Grinsen ins Gesicht gezaubert hat. Aber leider ist das eben nur ein Moment, denn andererseits droht dieser Raum gleichzeitig von regressiven Krisendeutungen, von nationalistischen, rassistischen Ideologien, von Antisemitismus und Verschwörungstheorien in Beschlag genommen zu werden. Und das heißt, hier wird nochmal das Problem des autoritären Charakters virulent, und der bietet durchaus auch Anlässe, aus verschiedensten Gründen Nein zum aktuellen Krisenregime zu sagen. Und da müsste man auch, wie wir finden, immer genau hingucken, aus welcher Motivation und mit welchem Hintergrund wird denn da jetzt ein Nein formuliert. Führt man sich dann noch vor Augen, dass die Linke und oder die radikale Linke und ihre Positionen in den letzten Jahrzehnten massiv marginalisiert wurden, beziehungsweise sich marginalisiert haben, also eben die Positionen, die solchen regressiven Tendenzen etwas entgegensetzen könnten, bietet die Krise weit mehr Grund zur Sorge als zur Freude. Denn nicht zuletzt die Entwicklung in Griechenland oder Ungarn, wo die brutale Absenkung der Lebensstandards einhergeht, mit dem Aufstieg faschistischer Kräfte und der Vermehrung rassistischer Mobs, sollten das anfängliche Grinsen vertrieben haben. Diese regressive Krisendynamik führt vor Augen, dass die Ausgangsbedingungen für eine emanzipatorische Transformation also sich nicht gerade verbessert haben, zumal jene ideologische Dynamik auch flankiert wird von einem Ausbau der repressiven Staatsorgane, die mehr und mehr freidrehen, wie man jetzt auch am Samstag wieder lernen konnte. Was sich für uns in der Krise verändert, ist also nicht die grundsätzliche Ausrichtung, sondern eher der Grad der Dringlichkeit, mit der die Frage beantwortet werden muss, wie eine antikapitalistische, eine antinationale und antifaschistische und antiautoritäre Praxis forciert werden kann. Jetzt in den letzten Wochen sind wir vom bundesweiten M31-Netzwerk mit dem praktischen Vorschlag an die Öffentlichkeit getreten, den ihr auch vorne auf dem Tisch finden könnt. Da geht es um Folgendes. Wir wollen eine breite Diskussion darüber anstoßen, wie die Lohnabhängigen hier vor Ort sich an einem nächsten europäischen oder spanischen Generalstreik beteiligen können, um sich so nicht nur grenzüberschreitend solidarisch zu zeigen, sondern auch für eine Verbesserung der Lebensverhältnisse und Arbeitsverhältnisse hier einzusetzen. Bisher stellen wir uns den Tag grob so vor, dass in mehreren Städten Betriebsräte in verschiedenen Betrieben Betriebsversammlungen abhalten und in der Pause auf die Straße gehen. Das Schöne, wenn Schüler einen Schulstreik ausrufen, an Unis Vollversammlung stattfinden und von frühmorgens an Verkehrsknotenpunkte gespielt werden in verschiedenster Art und Weise. Wie das konkret aussehen wird, ist halt eben genau die Frage, die wir jetzt in den Diskussionen in der nächsten Zeit noch klären wollen. Aber damit hoffen wir, zumindest zwei Dinge vorantreiben zu können. Nämlich zum einen durch die zeitliche Synchronisierung der Proteste so einen nationalistischen Dünkel zu untergraben, also dadurch, dass die Leute wirklich den Leuten klar ist, man geht gleichzeitig mit den Lohnabhängigen in Spanien oder sonst wo auf die Straße, führt man einen gemeinsamen Kampf. Und zweitens hoffen wir damit auch den Leuten im Alltag, da wo sie in ihrer Alltagswelt Ausbeutung erfahren, und wir haben ja auch alle eine Alltagswelt, da irgendwie Diskussionsprozesse anzustoßen, die dazu führen, dass wir aus der individualisierten Ohnmacht herauskommen und einen Weg zu kollektivem Widerstand finden. Und das auch nicht erst, wenn irgendwelche großen Parteien oder Gewerkschaften dazu aufrufen, sondern wir versuchen eben oder wollen versuchen klarzumachen, dass sowas auch im Modus der Selbstorganisation von unten funktionieren kann. Das wäre so erstmal ganz grob skizziert, was unsere aktuelle Perspektive ist. Und ich glaube, damit ist auch meine Zeit vorbei. Ja, ich belasse es ja. Okay. Ja, ja, hallo, dann grüße ich euch auch. Also ich bin Thomas, bin in der Redaktion des Magazins Prager Frühling. Gregor hat es ja auch schon vorgestellt, dass im Umfeld der Linken herausgegeben wird, wo ich auch arbeite. Aber wie gesagt, ich bin jetzt hier eher als jemand, der Redakteur beim Prager Frühling ist. Es liegen da hinten noch ein paar Hefte aus, ein paar ältere, wer sie mitnehmen will, kann das gerne tun. Okay, ja, kann ich machen. Geht das so besser? Okay, gut. Ich habe eben gerade eine ganz kurze Werbung gemacht und auf den Prager Frühling hingewiesen, der hinten liegt. Und ein paar Ausgaben, ältere Ausgaben können so mitgenommen werden. Genau. Ende des Werbeblocks. Die Fragen, die ihr gestellt habt, waren ja wirklich sehr umfassend und eigentlich sozusagen rühren sie an alles, was linke Politik, linke Strategie ausmacht. Und das ist schon fast eine kleine Herausforderung, das in 10 oder 12 Minuten zu schaffen. Und ich will auch gleich mit der ersten Frage deswegen anfangen. Wer ist eigentlich der Hauptgegner? Steffen, das ist richtig. Stefan, du hattest das ja relativ abstrakt beschrieben. Du hast vom Kapitalverhältnis gesprochen, du hast vom Neoliberalismus gesprochen, aber ich glaube, dass genau darin auch ein Teil des Problems liegt, dass ein abstrakter Gegner eben auch sehr schwer zu fassen ist. Aber eine gute politische Kampagne, ein politischer Erfolg letztlich auch immer. Ja, letztlich immer auch ein Gegner oder eine Gegnerin braucht, um erfolgreich zu sein, um mobilisieren zu können. Und das ist auch ein Teil unseres Problems, dass wir diesen Gegner nicht so richtig konkret benennen können, auch weil es sehr schwer ist, ihn zu formulieren. Dennoch würde ich sagen, dass wenn man sich anschaut, wer eigentlich seit der neoliberalen Wende irgendwann in den vielleicht 1970er Jahren profitiert hat, dann wird das allerdings schon relativ deutlich, wenn man sich beispielsweise anschaut, wie sind Vermögensverteilungen, wie haben sich die entwickelt, wie haben sich die Einkommen entwickelt. Und die Zahlen sind im Wesentlichen alle bekannt. Ich habe mir jetzt im Vorfeld hier nur noch mal ganz ein paar angeguckt, dass in den letzten 10 Jahren oder in dem Zeitraum von 2000 bis 2009 beispielsweise die Einkommen der unteren Einkommensgruppen real gesunken sind, während die des obersten Prozentes um 50% gestiegen sind. Nur um zwei Bereiche zu kontrastieren, das kann man mit den Vermögenswerten genauso machen und mit anderen auch. Das heißt, wir müssen, wenn wir über Gegner reden, tatsächlich auch über Reichtums-, über Vermögensverteilung reden. Das ist, es gibt dann letztlich doch schon sehr konkret auch die Profiteure des Neoliberalismus und auch die Profiteure dieser Krise. Und da müssen wir, glaube ich, letztlich auch ein bisschen versuchen, konkreter zu werden. Das heißt, wir müssen uns auch trauen, die Top-Verdiener und Top-Verdienerinnen anzugreifen, die von dem finanzmarktgetriebenen Kapitalismus letztlich profitieren und die auch von dieser Krise profitieren. Denn dort, wo auf der einen Seite Schulden sind, sind auf der anderen Seite immer Vermögen. Das rechnet sich letztlich immer wieder auf. Und als Prager Frühling hatten wir dazu auch schon vor Jahren, längst bevor das jetzt auch ein bisschen en vogue geworden ist durch Volksabstimmungen in der Schweiz, haben wir deswegen beispielsweise auch Debatten über Höchsteinkommen eingebracht und versucht zu formulieren, weil wir gesagt haben, man muss auch in dieser Gesellschaft mal darüber reden, was sind eigentlich angemessene, in Anführungszeichen, Entlohnungen, um genau diese Frage halt eben auch ein bisschen konkret zu machen. Nun ist die Frage, die sich daran anschließt, was sind eigentlich konkrete Ziele, die die Linke insgesamt als Bewegung, als soziale Bewegung erreichen kann in diesen Krisenprotesten und in diesen konkreten Auseinandersetzungen. Und ich würde sie mal ein bisschen unterscheiden, zum einen auf der Diskursebene. Da glaube ich, ist es eine ganz zentrale Aufgabe, den Neoliberalismus zu delegitimieren. Und ich glaube, dass wir da auch schon einen wirklich guten Schritt vorangekommen sind. Mein Eindruck ist, dass das, was sozusagen als neoliberale Prämissen gilt und in den Köpfen war, dass das in den letzten 5-6 Jahren, das hängt auch mit der Krise zusammen, dass das sehr stark delegitimiert sind und dass die Erzählungen, die in den 90er Jahren und im Beginn der 2000er Jahren funktioniert haben, wie Gesellschaft zu funktionieren haben, dass nur noch Privatisierung sinnvoll ist, dass die Löhne sinken müssen, um die Wettbewerbsfähigkeit herzustellen und so weiter, dass das in gewisser Weise delegitimiert ist, was aber nicht heißt, dass eine neue, vielleicht auch progressive Erzählung dagegen gesetzt worden wäre. Im Zweiten, ebenso auf der Diskursebene muss verhindert werden, dass die Krise nationalistisch interpretiert wird. Und da haben wir, glaube ich, eine ganze Menge zu tun. Weil, also ein Beispiel, das mir bekannt ist, also ich habe zwischendurch auch mal in einer Agentur gearbeitet und irgendwann rief mich ein Gewerkschaftssekretär an und sagt, du Thomas, wir brauchen jetzt ganz schnell Postkarten zum Thema Eurokrise, weil bei mir erzählen die Gewerkschaftsfunktionäre, dass im Arbeitskampf um höhere Löhne, dass es Skandal sei, dass Geld für die Griechen da sei, aber nicht, um irgendwie jetzt den Angestellten und Beamten in den Verwaltungen 2 oder 3% mehr Lohn zu bezahlen. Und daraufhin hat er gesagt, wir müssen irgendwie unsere eigenen Funktionäre irgendwie aufklären, wie die Zusammenhänge sind. Das soll jetzt nur ein kleines Beispiel aus dem Alltag sein, um zu zeigen, dass wir da, glaube ich, noch ziemlich viel vor uns haben. Aber wir müssen halt eben auch schauen, wie wir konkrete Politiken sozusagen verändern können und wie wir es schaffen, sozusagen ganz konkrete, den Abriss ganz konkreter sozialer Rechte zu verhindern und uns dem entgegenzustellen. Und das ist ein vielfältiger Kampf und da ist wahrlich noch eine Menge zu tun. Und ein viertes Ziel ist es, so würde ich es formulieren, dass wir transnationale und europäische Ziele formulieren und transnationale oder europäische Widerstandsbewegungen versuchen zu formieren. Und zumindest beim letzten, also bei der Formierung von europäischen oder transnationalen Widerstand, da glaube ich, sind wir auch schon einen Schritt weiter. Und dazu leistet Blockupy auch erfreulicherweise einen sehr wichtigen Beitrag. Was den anderen Punkt betrifft, die transnationalen europäischen Ziele, da sind wir aber auch auf einem Weg, will ich das mal nennen. Und zwar, ich will nur ein ganz 2, 3 Beispiele nennen. Zum einen der gewerkschaftliche Kampf, also Blockupy, gegen die Bolkestein-Richtlinie vor 4 oder 5 Jahren, der auf europäischer Ebene geführt ist. Oder aber auch die vielfältigen Initiativen, die sich europaweit gegen das Grenzregime Frontex wehren. Auch das sind Beispiele, wie wir es schaffen, auf europäischer oder transnationaler Ebene gemeinsame Politiken zu entwickeln. Aus meinem Feld der Linkspartei kann ich zumindest sagen, dass es da jetzt gerade Überlegungen gibt, im Rahmen der Europäischen Linkspartei eine gemeinsame Kampagne für eine europäische Vermögensabgabe zu entwickeln. Das ist nicht wenig, weil es relativ kompliziert ist, da verschiedene europäische linke Parteien unter einen Hut zu kriegen. Ich Komme ich zum zweiten Fragenkomplex. Ich versuche das ein bisschen schneller durchzugehen, weil ich glaube, sonst rennt meine Zeit davon. Wie plant Blockupy oder die Linke den Nationalismus zu bekämpfen? Da würde ich sagen, sind folgende Aspekte wichtig. Zum einen die Demonstration mit internationaler Beteiligung, wo ich feststellen muss, dass das bei Blockupy relativ gut funktioniert. Ich war jetzt dieses Jahr nicht in Frankfurt, aber letztes Jahr und konnte feststellen, dass es da eine sehr erfreuliche internationale Beteiligung gab. Ein ganz wichtiger Aspekt. Zweitens, wir dürfen nicht den Fehler machen, der Renationalisierung der Politik das Wort zu reden. Das ist insbesondere in den ganzen europapolitischen Debatten meines Erachtens von Belang. Und wir müssen uns halt immer wieder klar machen, dass es sich hierbei um eine Krise des europäischen Finanzkapitals handelt und nicht um eine Krise der europäischen Staaten. Diesen Zusammenhang herzustellen, ist, glaube ich, für uns eine ganz elementare Aufgabe, um Nationalismus zu bekämpfen und auch das Bild von die sparsamen Deutschen geben den faulen Griechen, das irgendwie zu konterkarieren und auch dagegen Öffentlichkeit und Gegenargumente zu entwickeln. Der dritte Fragenkomplex betraf ja sozusagen die Internationale des 21. Jahrhunderts, auf die ich noch kurz versuchen will einzugehen. Ich glaube, dass wir da relativ vergleichsweise weit sind. Zum einen, weil es ökonomische Prozesse sind, die uns da in gewisser Weise in die Hand spielen. Also die Transnationalisierung des Kapitals und die Globalisierungsprozesse und die europäischen Integrationsprozesse der Ökonomie führen letztlich auch dazu, dass wir in unserem Widerstand, in unseren Politiken auch uns europäisieren, uns transnationalisieren müssen, zwingen uns quasi dazu. Zweites spielen uns in die Hände die ganzen neuen Kulturtechniken, also das Internet, die sozialen Medien und die Möglichkeit auch zu vernünftigen Konditionen reisen zu können. Das mag zwar ökologisch bedenklich sein, führt aber trotzdem dazu, dass der politische Austausch ermöglicht wird. Und es bilden sich neue Formen raus, die insgesamt netzwerkförmiger sind und darin sehe ich auch eine Stärke, denn ich glaube, so wie die Linke sich die Internationale früher gemacht hat und sich manchmal heute noch vorstellt, ist, glaube ich, kein Weg für eine wirkliche Internationalisierung der linken Politik. So, jetzt muss ich, glaube ich, gleich zum Ende kommen und lasse die anderen beiden Fragen, die sich konkret mit Europa beschäftigen, vielleicht erstmal außen vor. Und genau, wir haben ja nachher noch eine Runde und noch eine lebhafte Diskussion wahrscheinlich. Ja, kannst du mir das geben? Ja. Ich habe jetzt die 3 zur Auswahl. Also, okay. Ja, hallo. Ich bin ja auch schon vorgestellt worden. Mein Name ist Pablo und ich denke, einleitend komme ich gar nicht drum herum, mich einmal ganz kurz, bevor mein eigentlicher Hauptpunkt beginnt, mich einmal kurz auch nochmal zu Blockupy 2013 zu äußern. Denn ich denke, dass wir in diesem Zusammenhang von einer neuen Qualität staatlicher Repression sprechen müssen, die den polizeilichen Notstand von 2012 und Blockupy 2012 noch übertreffen. Damit geht es aus meiner Sicht auch bei diesen Protesten um eine Auseinandersetzung unserer demokratischen Grundrechte, die auch strömungsübergreifend geführt worden müssen. Das heißt, wenn wir jetzt hier eine Kontroverse haben, denke ich, dass wir uns zumindest in dieser Frage einig sein werden am Ende. Und ich denke, diese scharfen Repressionen liegen darin begründet, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre konkreten Aktionen immer wieder mit der Frage nach der Ursache von Krise und Arbeitslosigkeit verbunden haben und den solidarischen Schulterschluss mit den Bevölkerungen anderer europäischen Staaten gesucht haben. Und ich persönlich ziehe den Schluss daraus, geduldet wird in der Bundesrepublik allenfalls eine sozialdemokratische Bankenkritik à la Sigmar Gabriel nicht toleriert werden, Proteste mit einer antikapitalistischen Stoßrichtung. Um aber zu meinem eigentlichen Punkt zu kommen, möchte ich nicht bei der antikapitalistischen Linken anfangen, sondern ich möchte am anderen Ende des linken Lagers anfangen, nämlich mit einem Zitat von einem, den ich ziemlich unverdächtig halte, aus dem linksliberalen Spektrum. Es lautet, bevor ich sage, wer es war: Jeder weiß es, aber es auszusprechen heißt, ein Tabu zu brechen. Europa ist deutsch geworden. Und geschrieben hat das ein sehr unverdächtiger Typ, nämlich der linksliberale Soziologe Ulrich Beck, den manche von euch ja vielleicht kennen, als jemand, der marxistischen Soziologen nachweist, dass ihre Theorien nicht mehr zeitgemäß sind. Und es ist deswegen bemerkenswert, weil es deutlich macht, wie in Teilen der Öffentlichkeit und nicht nur unter den Intellektuellen die Europäische Union und die gegenwärtige Wirtschafts- und Finanzkrise wahrgenommen wird. Also Ulrich Beck hat sich mit der zunehmenden Unzufriedenheit befasst und auch mit dem Mangel an Legitimität, über den alle sprechen. Und er kam gar nicht darum um, denn es ist offensichtlich, Deutschland kann als stärkste Wirtschaftsmacht notleidenden Euro-Staaten die Bedingungen für weitere Kredite diktieren, was die demokratischen Mitbestimmungsrechte dieser Staaten aushöhlt. Und jetzt ist die Frage, was zieht dieses Lager, was ziehen die Leute für Schlussfolgerungen? Und dieser besagte Ulrich Beck, den ich jetzt mal hier als Farben benutze, der hat auch ein FAZ-Interview gegeben, zusammen mit einem gewissen Herrn Martin Schulz. Martin Schulz ist Parlamentspräsident, und zwar im EU-Parlament. Und nicht nur das, sondern er ist auch Europabeauftragter im SPD-Parteivorstand. Und das merkt man auch, wenn man sich folgenden Punkt zu Gemüte führt, nämlich auf die Frage hin, woran man denn in der Wirtschafts- und Finanzkrise anknüpfen müsse, kamen beide auf die Leitidee von Europa zu sprechen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, Leitidee von Europa, was ist das? Und da geben sie eine relativ klare für ihre Verhältnisse Antwort. Die Idee von Europa sei, dass Staaten und Völker sich über ihre Grenzen hinweg gemeinsame Institutionen geben, als Rahmen, um einen gemeinsamen Interessensausgleich zu erringen. Und jetzt kann uns das natürlich normalerweise gleichgültig sein, was diese Leute so für Ideen haben. In diesem Zusammenhang jedoch ist es wichtig, denn sie behaupten, dass der Charakter der europäischen Einigung im fairen Interessensausgleich, wie sie es formulieren, innerhalb neutraler Institutionen bestünde. Und ich denke, dass wir es hier mit einer idealisierten Anschauung von Europa zu tun haben und es sich damit um reine Ideologie handelt. Was ist meiner Meinung nach der Charakter der europäischen Integration? Tut mir leid, wenn ich so weit aushole, aber ich glaube, alle anderen Punkte lassen sich gar nicht beantworten, um ohne diesen Punkt mal ein bisschen auszuführen. Ihr Kern ist ein deregulierter europäischer Binnenmarkt. Ihr kennt diese vier sogenannten Grundfreiheiten, freier Warenverkehr, freier Kapitalverkehr und so weiter. Und dieser freie Wettbewerb, bereinigt von nationalen Regulierungen und Schutzvorschriften und so weiter, hat insbesondere den starken deutschen Konzernen genutzt, die sich in einem deregulierten Umfeld eben gut gegen die Konkurrenz behaupten konnten. Es ermöglichte zudem das sogenannte deutsche Geschäftsmodell. Das ist kein Begriff, den ich mal ausgedacht hatte, sondern dieser Begriff stammt von einem, den man nun wirklich nicht unverdächtig nennen kann, von dem Wirtschaftswissenschaftler Hans-Werner Sinn, ein klassischer Neoliberaler, und der fasst aber zutreffend zusammen, dieses deutsche Geschäftsmodell bestand darin, dass im Ausland deutsche Autos, Werkzeugmaschinen und andere Industriegüter auf Kredit zu verkaufen. Und darin liegt natürlich auch ein riesiger Teil der Verschuldung in den südeuropäischen Staaten. Diese ist im deutschen Geschäftsmodell begründet, und die Rettungsschirme, von dem wir sprechen, also der europäische Stabilitätsmechanismus, im Umfang von Hunderten von Milliarden Euro, dient im Grunde nur als Gläubigerschutz für dieses deutsche Geschäftsmodell, nämlich das überschüssige Kapital, was nach marktwirtschaftlichen Regeln eigentlich, da es zu viel produziert wird, dass da es sich nicht weiter investieren lässt, vernichtet werden müsste, wird geschützt, und zwar geschützt, indem der Staat Bürgschaften dafür abgibt. Also kurz, die Großanleger mobilisieren ihren Staat, um ihre Verluste zu minimieren, und zwar auf Kosten der Bevölkerung. Was ich in diesem Zusammenhang zusammenfassen möchte: Europa hat für den Exporte-Vize-Weltmeister, wie Deutschland ja genannt wird, eine enorme Bedeutung. In Zahlen von 2011 lag der Anteil von deutschen Ausfuhren in Euro-Ländern bei 40% und in EU-Ländern bei 60%. Und aus meiner Sicht ist es daher richtig, davon zu sprechen, dass die deutschen Banken und Konzerne die Hauptprofiteure der europäischen Integration sind. Nun wird das bemerkt, wie ich ja schon eingangs einen unverdächtigen Zeitzeugen zitieren durfte. Und es ist zu beobachten, dass je größer der Legitimitätsverlust der europäischen Institutionen wird, desto größer werden auch die Luftschlösser, die gebaut werden. Also dazu vielleicht schlaglichtartig mal ein paar Aussagen. Sigmar Gabriel in Zusammenhang mit der Debatte vom Philosoph Jürgen Habermas. Die marktkonforme Fassadendemokratie müsse in eine sozialstaatliche Bürgerdemokratie umgekehrt werden. Oder noch besser, Daniel Cohn-Bendit, ja, ist ja auch ein Frankfurter, für ein föderales Europa, für einen europäischen Bundesstaat. Und wieder der Ulrich Beck, problematisch ist nicht die Entmündigung bürgerlicher Parlamente, sondern sind, Zitat, bornierte Nationalstaatsorthodoxe, die wichtige Integrationsschritte blockieren. Also, was ist zusammengefasst die Linie dieses Lagers, wenn man es so nennen kann? Bürgerdemokratie, föderales Europa, wichtige Integrationsschritte, das heißt, zum Teil offen, zum Teil verdeckt, wird die Kritik, die ja da ist, an den Zuständen Europas hin zu einer Zustimmung, zu einer verstärkten Integration gewendet. Was man dabei aber nicht unerwähnt lassen darf, ist, dass die Stärkung der Legitimität der europäischen Institutionen, gar die Entwicklung einer supranationalen politischen Union, wie es zum Teil in der Debatte steht, durchaus im Interesse auch des deutschen Finanzkapitals ist. Und wer dafür einen Beleg braucht, der sollte sich mal die Äußerungen vom Vorstandsvorsitzenden der Allianz zu Gemüte führen, der empfiehlt, die demokratische Legitimation der europäischen Institutionen zu erhöhen und im Gegenzug als Gegenleistung immer noch bestehende Rechte der bürgerlichen Parlamente und der nationalstaatlichen Regulierungsmöglichkeiten in der sozialen Wirtschaftspolitik abzubauen. Das heißt, das, was uns versprochen wird, das mehr an Demokratie in einem Gebilde Europa, ist im Wesentlichen Demokratieabbau, nämlich auf nationaler Ebene. Zudem geht das einher mit Luftschlössern, die nichts zu tun haben mit der konstitutionellen Architektur der Europäischen Union. Denn diese entspricht nicht einmal bürgerlich-demokratischen Maßstäben. Die Staats- und Regierungschefs bestimmen an den Bevölkerungen vorbei die strategische Ausrichtung der EU. Und entschieden wird daran nicht, wie es von sozialdemokratischer Seite aus heißt, im Sinne eines fairen Interessensausgleichs, sondern entsprechend des ökonomischen, finanziellen und politischen Kräfteverhältnisses. So, und da ist natürlich die Frage, wie verhält sich, schönen Dank auch, ich mache jetzt schnell, wie verhält sich der Widerstand dagegen? Wenn man nach Modellen des Widerstands gegen diese Politik gefragt wird, dann denke ich, gibt es zwei Möglichkeiten. Also entweder man kann den Weg einer Bankenkritik à la Sigmar Gabriel und einer Europakritik à la Martin Schulz wählen, die sogar, möchte man sagen, in der Bundesrepublik geduldet wird. Oder man stellt die Frage nach der Ursache von Krise und Arbeitslosigkeit und geht den Weg der Konfrontation mit Regierung, Banken und Konzernen. Und ich denke, dass sich gerade, schön, dass Thomas neben mir sitzt, gerade die Linksparteien in Europa, wie zum Beispiel die Linke oder die griechische Syriza, diese Frage stellen müssen. Kurz vielleicht als Illustration, der besagte Martin Schulz ist mit Stimmen dieser Parteien zum Präsidenten des EU-Parlaments gewählt worden, ausdrücklich begründet mit seinem positiven Verhältnis und Bekenntnis zum europäischen Föderalismus. Syriza, vielleicht auch ganz kurz nur angerissen, hat eurokommunistische Wurzeln, hat traditionell ein positives Bekenntnis zur europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und ihr Vorgängerpartei, die Synaspismos, hat auch den Verträgen von Maastricht zugestimmt damals. Die Partei ist gleichzeitig auch Gründungsmitglied der Partei der Europäischen Linken gewesen, die, um mit den Worten des ehemaligen Europaabgeordneten der PDS, André Pry, zu sprechen, eine, Zitat, offensiv pro-europäische Politik betreibt. Und ich denke daher, dass diese Parteien trotz des Wahlerfolges von Syriza im letzten Jahr kein Modell für den Widerstand gegen die europäische Krisenpolitik darstellen. Ich bin sogar der Meinung, die Europäische Linke sollte sich vielmehr hüten, ihren Fokus zu stark auf den Parlamentarismus zu legen. Und ich bin der Meinung, angesichts der zunehmenden Streiks, angesichts auch des zunehmenden politischen Streiks in den südeuropäischen Ländern, ist es an der Zeit, einen Akteur in den Blick zu nehmen, der lange Zeit für verschollen galt. Und das ist aus meiner Sicht die Arbeiterklasse. Und vielleicht zwei letzte Sätze noch. Ja. Wer sich die Generalstreiks in Griechenland seit 2010 angesehen hat, der weiß auch, dass sie dort nicht vom Himmel gefallen sind. Die klassenkämpferischen Kräfte, organisiert in der Gewerkschaftsorganisation PAME zum Beispiel, haben dort eine maßgebliche Rolle gespielt. Und jetzt letzter Satz wirklich, ich denke, die Hauptaufgabe für uns besteht darin, Wege zu finden, wie wir den Kolleginnen und Kollegen hierzulande in den Betrieben für ähnliche Initiativen gewinnen können. Unser Beitrag zum Internationalismus besteht also zuerst im Widerstand gegen das deutsche Europa hierzulande. Und dafür sind die Erfahrungen von Blockupy 2013 sicherlich hilfreich. Danke. Okay, ich danke euch für die erste Runde. Bevor wir in die Antwortrunde einsteigen, was ich noch völlig vergessen habe, weil die Veranstaltung von der Rosa-Luxemburg-Stiftung unterstützt wird, reichen Jan und Markus noch ein paar Listen rum, auf die ihr euch bitte eintragen solltet. Das ist eher so für Berechnungszwecke. Damit leiten wir mal die Antwortrunde an. Es gab ja jetzt schon in diversen Punkten unter den Referentinnen und Referenten hier einen gewissen Dissens. Das stellt auch eine größere Frage hin zur Beschaffenheit dessen, was man eventuell unter der Linken verstehen kann heutzutage. Und ich habe ja auch einleitend bemerkt, dass die Proteste auch relativ marginal waren, zumindest in Deutschland. Insofern, wenn ihr auch bei euren Antworten noch bedenken könntet oder ansprechen könntet, inwieweit das ein Problem ist, das dahinter steckt. Und wir beginnen einfach in der gleichen Reihenfolge wie vorhin. Hast du deine Frage nicht verstanden? Kannst du dir nochmal. Also, was hast du jetzt gefragt? Also, erstmal darfst du sowieso auf die Punkte eingehen, denn dann mit Referenten. Der Gedanke, den ich reinwerfen wollte, war, dass die Beschaffenheit dessen, was man so heute noch als links verstehen kann, sehr, sehr weitreichend, sehr vielreichend. Das drückt sich ja auch in dem Charakter des breiten Bündnisses einher. Aber meine Frage wäre, inwieweit das auch ein Problem sein könnte. Auch ein Problem, weil man sich dann doch über nicht viel mehr einig sein muss als Anti-Austeritätspolitik. Inwieweit das in der Antwort der Linken heutzutage ein Problem sein könnte. Vielleicht lasse ich das jetzt einfach mal und gehe nochmal darauf ein, was Stefan meinte. Also es wurde ja, also das ist formuliert, die radikale Linke ist sozusagen als einziges in der Lage, regressiven Krisendynamiken etwas entgegenzusetzen. Und ich sehe das einfach so nicht, weil ich glaube, dass wir als radikale Linke das sowieso nur können, wenn wir in der Lage sind, das mit anderen gemeinsam zu machen und andere dafür zu gewinnen, dass sie das mit uns so einen Konsens tragen und so einen Konsens vereinbaren, gegen dieses Krisenregime vorzugehen. Also alleine, ich meine, macht man uns ja nichts vor. Also mal abgesehen davon, dass es ein verhältnismäßig großes Problem sein dürfte, als ich meine, selbst die Krisenproteste sind marginal, ich finde das auch wichtig, sozusagen von der Analyse, das ist, weil wir auch in Deutschland einfach anderen Bedingungen ausgesetzt sind. Aber die radikale Linke ist jetzt wirklich marginal und ich finde, man muss sich da jetzt auch nichts vormachen und ich finde, es ist so eine Frage auch von einem Politikverständnis, was ich mir, also wie ich mir eigentlich gesellschaftliche Veränderungen vorstelle. Also ich stelle mir die halt nicht so vor, dass ich irgendwo hingehe und Leute erkläre, wie dumm sie sind und sie dann belehre oder doziere, sozusagen, wie richtiger Antikapitalismus aussieht, sondern ich finde schon, dass es sich vor allen Dingen darin entscheidet, in einem gemeinsamen Prozess mit Leuten was zu entwickeln und also eine Gemeinsamkeit zu entwickeln, die so weit links ist, dass sie die Basis dafür sein kann, einen Veränderungsprozess loszutreten, sozusagen. Und insofern ist so ein Bündnis und auch Bündnisarbeit vielleicht ein ganz guter Test dafür, ob man überhaupt in der Lage ist, mit anderen Leuten was aushandeln zu können und auch gesellschaftliche Konflikte überhaupt austragen zu können. Und was ich ganz gut finde, um vielleicht auch mal sozusagen zu zeigen, wie das auch innerhalb des Blockupy-Bündnisses funktioniert hat, wollte ich nur so ein Statement von TAC vorlesen, was sie nach der Demo am Samstag veröffentlicht haben. Da schreiben sie nämlich, Attac schreibt es, ne? Wir betonen, die Grenze verläuft nicht innerhalb der Bewegung, sie verläuft nicht zwischen verschiedenen Demoblöcken, die Grenze verläuft zwischen denen, die ein Ende der Verarmungspolitik der Troika kämpfen die für ein Ende der Verarmungspolitik der Troika kämpfen und denen, die diese Politik hemmungslos durchsetzen und die Wirtschaft in der Straße prügeln lassen. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das schreibt Attac. Ja? Attac sozusagen schreibt letztlich, nächstes Jahr wird es noch einen Block geben und das wird der antikapitalistische sein, weil sozusagen wir da drin so eine Einigkeit darüber erzielt haben, uns gegenseitig zu decken und politische Rückendeckung zu organisieren. Ich finde, das macht sozusagen deutlich, was da passiert ist. Und auch, dass die Linkspartei Abgeordneten, da kann man von der Linkspartei halten, was man will. Aber wenn es niemand gäbe, dann hätte da niemand von den Parlamentarierinnen vor unserem Block gestanden und das Einknüppeln der Polen sozusagen in Stunden herausgezögert. So, und das ist, dass sie da standen, ist ein Ergebnis von Bündnisarbeit, ist ein Ergebnis von einem langen Prozess und es wäre in keinem anderen Bundesland möglich gewesen. Und ich glaube, jetzt muss man sich mal vergewissern, was man sich sozusagen da geschaffen hat oder was da ein Prozess auch rauskommt oder was sozusagen Prozesse vielleicht auch beinhalten können und wie sehr wir auch aufeinander durchaus angewiesen sind, auch wenn wir das vielleicht nicht unbedingt wahrnehmen wollen. Und diese Initiative mit den Beschäftigten, die Betriebsversammlung machen zum Generalstreik, ich finde das erstmal alles ganz gut, auch wenn ich gespannt bin, wie ihr eigentlich Beschäftigte kennenlernen wollt. Finde ich das erstmal total cool, sozusagen so als grundsätzliche Initiative. Mir ist das tatsächlich sozusagen. Also ich würde es aber sozusagen gerne noch ein Stück weiter drehen. Also ich finde, das ist schon noch ein bisschen so ein, also mir ist es ein bisschen zu eindimensionales Internationalismusverständnis, weil so ein bisschen, es ist so ein bisschen so, woanders ist Krieg und dann mache ich hier halt so eine Protestkundgebung. Aber worum es mir geht, ist sozusagen Widerstand zu organisieren, der auch hier für Leute umsetzbar ist. So, und das bedeutet, ich meine, wir müssen es auch nicht vormachen, dass die werktätigen Klasse in Deutschland nicht an den Protesten mehrheitlich teilen. Das ist ja jetzt nicht nur eine Frage von falschem oder verkürztem politischem Bewusstsein, sondern es ist ein sehr schlaues Bewusstsein darüber, dass wir sozusagen pragmatisch materielles Interesse daran haben, dass alles so sein, wie es ist. Und das darf man sich, also ich finde sozusagen, das einfach wegzulassen und so zu tun, das müsste man jetzt mal aufklären, finde ich wirklich eine Verkennung in der Analyse der Situation. Also, und ich finde, dass es deswegen aber darum gehen müsste, Situationen zu schaffen, wie zum Beispiel das auf der Zeile in der Nachmittagssitzung beim Blockupy passiert ist, wo es sozusagen so eine Verbindung zwischen einem Streik von Beschäftigten gab und einer Blockade der einer größten Einkaufszentren-Meilen sozusagen Europas. Und da drin was stattgefunden hat, was Leute sich mitnehmen können und weitertragen können. Und ich glaube, das ist, auch wenn ich das alles, ich finde es wirklich gut mit dem General, Soli-Aktion für Generalstreik, aber ich sozusagen, mir würde es darum gehen, noch mehr zu erzeugen. Vielleicht kommen wir davon ab. Ja, Stefan. Ich weiß auch gerade nicht so richtig, wo ich anfangen soll, aber. Ich glaube, da schwingt erstmal noch viel an Missverständnissen mit. Also ich wollte hier nicht so verstanden werden, als würden wir glauben, die radikale Linke sei die einzige Kraft, die irgendwie was Positives bewirken könnte. Auch uns ist durchaus klar, dass man dazu mit anderen zusammenarbeiten und kämpfen muss. Gerade deshalb gibt es jetzt auch diese Idee mit dem Generalstreik. Also wir haben auch durchaus, bevor es M31 und bevor es Blockupy gab, in größeren Bündnissen zusammengearbeitet, haben da aber einfach ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht, wie es darum bestellt ist, da bestimmte Inhalte durchzubringen, weil die entweder auseinandergeflogen sind, die Bündnisse dann, oder man halt massiv zurückstecken müsste. Und es war jetzt erstmal, es ging im Grunde um den Punkt, mit seiner Kritik erstmal präsent zu werden. Aber wenn man das längerfristig denkt, ist es natürlich uns auch klar, dass das nicht so bleiben kann. Und wir würden uns auch durchaus auf so eine Art Dialektik von Reform und Revolution einlassen. Also auch wir haben prinzipiell was dagegen, konkrete Ziele zu formulieren, reformistischer Art. Es geht halt nur um die Frage, welche Perspektive nimmt man dabei ein. Da würden wir sagen, darf man nicht mit seiner Kritik zurückstecken, nur damit man mehr Leute auf die Straße bringt. sondern man muss halt irgendwie gucken, wie man beides miteinander verbinden kann. Und vielleicht belasse ich dann auch erstmal. Ja, ich versuche, wenn ich kurz daran anschließen kann, ich glaube, dass es manchmal auch eine sehr radikale Position oder sehr radikale Praxis dazu führen kann, dass man sehr viele Leute auf die Straße bringen kann. Wenn man sich das genauer anguckt, stellt man ja fest, dass jetzt wieder jetzt bei Blockupy oder beim letzten Jahr Blockupy 2012 beziehungsweise die ganzen Demonstrationen in Dresden gegen die Nazi-Aufmärsche dort, sind ja eigentlich, gehören sie zu den größeren Demonstrationen, die wir so haben, zumindest von der Radikalen oder von der Linken irgendwie mitgetragen sind. Und sie sind sowohl in der Praxis als auch von ihren Aussagen in der Regel relativ radikal. Also das muss gar nicht immer so sein, dass man das quasi Weißwasser schlucken oder ja, Kreide schlucken muss, um besonders die Massen auf die Straße zu kriegen, sondern man braucht da, ich glaube, einen richtigen, konkreten Anknüpfungspunkt. Man braucht eine Form von Empörung, die man treffen muss. Und das ist, glaube ich, eher das Problem, dass uns das nicht so richtig gelingt. Und Karin hat das ja so angedeutet. Das hat natürlich auch was mit der Interessenslage und den Einschätzungen der Bevölkerung oder der Werktätigen, wie man sie auch immer nennen will, dann auch ganz real zu tun. Und wir haben in Deutschland natürlich darüber hinaus auch das Problem, dass ein politischer Streik schlichtweg verboten ist. Das kann man sagen, das ist typisch deutsch, ist es sicherlich auch. Es gibt eine Initiative, auch von der Linken sozusagen vorgetragen, also Oskar Lafontaine hat das beispielsweise immer wieder versucht, in die politische Arena und die Debatte einzubringen, dass das endlich mal weg muss, dieses Verbot. So, aber ich glaube, wegbekommt man es letztlich nur, wenn man wirklich mal politisch streikt. Aber das erzählen wir den Gewerkschaften. So, weil es natürlich auch was mit materiellen Folgen und Kosten und Regressforderungen zu tun hat, wenn man dazu aufruft. So, da sowas zu organisieren, ist insofern nicht ganz so trivial. Also das muss man einfach sehen. Wir hatten jetzt hier bei eben gerade wahrscheinlich schon hat sich die erste Kontroverse über die Europapolitik angedeutet. Und ich glaube halt eben, dass ein ganz entscheidender Punkt, egal wie man das, aus welcher Perspektive das macht, ob man das als Widerstandsbewegung versucht zu konstituieren oder ob man das eher auf einer Ebene, sag ich mal, einer eher parlamentarischen Ebene versucht zu denken. Wichtig ist, dass wir diese europäische Perspektive einbeziehen und die nicht aufgeben und nicht der Renationalisierung das Wort reden. Und das kann man auf verschiedene Weise tun. Das kann man machen wie Blockupy, indem man beispielsweise schaut, dass die Demo international ist, dass die Forderungen international sind, dass die Themen international sind, die beispielsweise auch was Flüchtlinge betrifft und in Frankfurt der Flughafen, der Protest, der stattgefunden hat. Oder das kann man aber auch tun, indem man halt eben versucht, diese konstituierenden europäischen Wettbewerb statt politisch irgendwie anzugreifen und das zu thematisieren, indem man beispielsweise so etwas fordert wie einen europäischen, sage ich mal, Länderfinanzausgleich, um sicherzustellen, dass einheitliche Lebensverhältnisse in Europa hergestellt werden oder dass man versucht, eine europäische Sozialpolitik durchzusetzen, um den Dumpingwettlauf der europäischen Nationalstaaten untereinander auszuhebeln. Das sind meines Erachtens Perspektiven, die extrem wichtig sind und jetzt soll ich zum Ende kommen, deswegen erstmal Punkt. Also das ist eins, okay. So, danke. Ich gehe auch zunächst erstmal der Frage auch der, wie ich formulieren würde, der Massenkämpfe ein, weil ich schon der Meinung bin, dass auch wenn wir wenn wir hier relativ kleinspurig angefangen haben mit der Einschätzung, dass es weniger Teilnehmer waren bei Blockupy, wir doch von einem Erfolg sprechen können, wie es gesagt wurde, auch dass die auch diese Aktionsform der Blockade, und zwar nicht nur bei Blockupy, sondern in ihrer Entstehungsgeschichte, Heiligendamm, Dresden, dass die von breiten Teilen auch von Jugendlichen angenommen wird. Das ist aus meiner Sicht erstmal ein Erfolg und das ist auch mehr, als es in der Vergangenheit in solchen Fragen von so einer Aktionsform gegeben hat. Nichtsdestotrotz denke ich, dass wir auch über eine Verbreiterung des Protests sprechen müssen und da denke ich nicht daran zu sagen, wir müssen in unseren Forderungen zurückstecken, weil die Forderungen, die wir normalerweise erheben, die sind ja berechtigt. Also Armutslöhne, die gezahlt werden, müssen wir bekämpfen. Wir müssen auch eine Austeritätspolitik bekämpfen, die dazu führt, dass zum Beispiel bei Bildung und Sozialen gekürzt wird. Nee, ich glaube, in so einer Hinsicht sollten wir nicht vorgehen, sondern ich denke, dass wir eine Debatte vielleicht brauchen, die etwas dafür tut, dass die Deutsche Linke etwas mehr an Verankerung gewinnt. Daraufhin zielte mein Beispiel mit auch Griechenland. Ich denke, dass wir nicht von vornherein davon ausgehen können, dass wir von heute auf morgen sehr viel mehr Menschen auf die Straße bringen werden. Wir hatten bei 2012, wirklich bei 2012 auch so etwas wie einen politischen Rückenwind, einfach weil das Thema in der Presse, in der bürgerlichen Medien auch viel stärker gesetzt war mit der europäischen Finanz- und Wirtschaftskrise. Nein, ich denke, wir sollten in den Gewerkschaften und in den Betrieben auch als radikale Linke, sage ich jetzt mal verallgemeinert, ich würde jetzt für mich sagen, auch als Kommunisten auftreten. Das heißt, also auch in diesen tagtäglichen Kämpfen, die man führt, wo man das Vertrauen der Kollegen gewinnt, auch weitergehende Forderungen stellt. Und das ist dann natürlich auch etwas, wo man dann tatsächlich auch die Leute etwas stärker für so eine Mobilisierung gewinnen kann. Es gibt positive Beispiele aus der bundesdeutschen Geschichte, wo sowas zumindest diesem Ansatz funktioniert hat. Also gern genanntes Beispiel ist die Friedensbewegung in den 80er Jahren, wo es tatsächlich sowas gegeben hat wie zumindest eine Betriebsversammlung zur Mittagszeit, was, ich sag mal, eine Keimform von dem ist, was ein politischer Streik mal werden kann. Also wir sind schon mal weiter gewesen und ich denke, das sind auch Erfahrungen, an die man anknüpfen kann. Das heißt, aus meiner Sicht muss es ein Bündnis geben aus gewerkschaftlich verankerten Linken, radikalen Linken meinetwegen, und den sozialen Bewegungen, wie wir sie heute gerne diskutieren, die man vor allem bei Blockupy auf der Straße findet. Ich denke, dass aus diesem Bündnis tatsächlich auch etwas wie eine gesellschaftliche Kraft entstehen kann. Ja, danke schön. Damit beenden wir den ersten Teil und würden jetzt zu den Fragen übergehen aus Publikum. Nico, wenn du kurz vorkommen könntest. Wir haben leider kein freies Mikrofon, insofern müsstet ihr hier vortreten, aber oder eine Schlange bilden. Oder. Bitte? Ja, also wenn ihr Fragen habt, möglichst nah herantreten. Ja, mach ich. Ich habe zwei Fragen, an denen ich natürlich bekannt habe. Erstens würde ich gerne mal ein bisschen substanzieller ausgeführt finden, worin jetzt das Zurückweichen der Linken innerhalb des Blockupy-Bündnisses anti-inhaltlich besteht. Wo hat die Linke, die radikale Linke innerhalb von Blockupy Positionen vertreten, die eigentlich nicht eure Positionen sind? Ich bis dahin überhaupt keine Weise zu äußern, worin das jetzt eigentlich besteht. Die zweite Sache, ich ganz gerne mal ein Zitat von euch vorlesen aus dem Aufruf von M31, den ich im Prinzip gut finde. Da ruft ihr dazu auf, sich auf betriebliche und auf allen anderen gesellschaftlichen Ebenen also auch aktiv einen zukünftigen europäischen Generalstreik oder im Herbst 2013 oder im Frühjahr 2014 erwarten, Generalstreik und Streik zu treiben. Da erwartet man jetzt natürlich, wie das zustande kommen soll. Und dann ist aber leider kommt da überhaupt nichts mehr, wie man sozusagen in die Situation kommt, dass man sich wirklich real an den Generalstreik beteiligen kann. Da kommen eigentlich nur noch solche kleinen Sachen, so Aktionsformen, die man sich vorstellen könnte, stattfinden könnten vor Ort, aber wie ja diese politische Situation, die ja eine Veränderung, einen Veränderungsprozess voraussetzen würde, wie man dort hinkommt, da ist leider dann eine totale Leerstellung. Gibt es weitere Fragen? Da war es also nicht so, wenn, ich weiß nicht, ob die alle dabei waren, dass alle jungen Leute unter sich waren, sondern es war ja Wertige dabei, die Linkspartei, die IG Metall und so weiter. Und eine ganze Menge Leute, das hat die Hälfte ausgemacht, ne, sogar über die Hälfte, die über 40 waren, die über 50 waren, die über 60 waren und manche auch, die es nicht angesehen haben, die wahrscheinlich nur so fast an die 70 waren. Also das möchte ich schon mal sagen. Also ich finde schon, auch wenn die Occupy-Bewegung, also die ganze Sache, durch die Sperre, die dann leider passiert ist, und ich habe vorhin schon einen Kollegen gesagt, ich habe erstens mal vorhin hier jetzt angeguckt, dass da teilweise die Grünflächen zerrappelt wurden, ist ja passiert, weil wir dort festgehalten worden sind. Und ich habe das auch als Privatmann, weil ich da auch einen Rat zu Grünflächen habe, gedacht, ich will also sehen, dass es die Woche noch mal kräftig gewässert wird. Dass also in anderthalb Wochen, dass das Betreiben der sieht, dass wir dort festgehalten worden sind. Dann habe ich nach der einen Anstelle geguckt, die da angeblich im hessischen Fernsehen, die da hessische Autobahn, die habe ich auch nicht gefunden. Ich habe auch nirgendwo irgendwo großen Farbschmierereien gefunden. Und das andere, was da mit dem Feuer gelaufen ist, mein Gott, das war ein bengalisches Feuer. Das kann sich jeder privat holen, ja, wenn er eine Geburtstagsfeier oder was weiß ich, zu Silvester oder sonst was, das kann man auf den Tisch brennen. Das war also nichts Feuergefährliches. Ich gehe mal davon aus, dass der eine oder andere, der das Rucksack gehabt hat, schon abgefahren hat, damit man ihn, falls man die Festnetze sagen kann, er hätte irgendwelche feuergefährlichen Geschichten gehabt. Dann habe ich mir diese Bank angeguckt, die man also da im Westen Fernsehen, also den Heldentraum gesehen hat, weil man weiß, wo die Köpfe, die die da hatten, ja, wo die die ausgeholt haben. Ja. Die Polizei hat ja, das Polizeimuseum in Frankfurt hat ja hier Lager, wo vielleicht auch das eine oder andere Polizeimuseum, vielleicht das erste und so weiter, das kann ich auch irgendwann mal schnell zusammenwagen und kann behaupten, das hätte ich alles am letzten Samstag bei den Studenten und bei den Leuten gefunden. Also da kann ich mich halt wundern. Dann habe ich diese Maske gesehen, die das ganze Jahr bei diesem einen Chef, ich habe jetzt im Moment den Namen, das ist eigentlich ganz einfacher Name, wie gesagt, die Leipziger Straße, wo man die Faschingszeit und sowas, und auch so für eine Geburtstagsfeier, kann man sich das ganze Jahr diese Maske holen. Und dann war da noch so eine, wie gesagt, so das Bundesnachrücke, die habe ich natürlich auch die Faschen gekauft, zwei Blumen, ja, also auch dabei. Ich weiß nicht, was das mit Aggressivität zu tun hat und wenn jemand sowas dabei hat, dass er sich da angeblich bösartig gegenüber der Behörde oder bösartig gegenüber der Allgemeinheit nimmt. Also das Ganze war lange. Ja. Aber ich möchte sagen, ich fand die Bewegung sehr schlecht. Ich möchte auch sagen, dass eine Kollegin dabei war von der SPD. Ja. Und ich weiß nicht, den einen oder anderen von den Grünen, die kenne ich nicht so gut, aber es war also auch der ein oder andere hätte schon gesagt, dass aber also von der Linken sowieso, das ist klar. Und also wir waren alleine und ich weiß ja natürlich nicht, das ist natürlich klar, dass die neoliberale Presse das natürlich nicht so berichtet hat, dass da eine ganze Menge Leute dabei waren, die über 40 waren bis an die 65 und älter. Ja. Werden vor allem die Metalle und so weiter. Okay. Und ich hoffe, dass das nächste Jahr auch etwas da eben noch mal anständig und heißen Herbst bringt. Ich wollte noch kurz einfach eine Anmerkung zu der Diskussion machen. Wir sind einfach bisher dann wirklich kontrovers genug. Ich will darauf hinweisen, dass wir durchaus, ich glaube, in der Uni hier, auf der Universität in München eine Mehrheit haben, die Blockgewalt ignoriert hat, die vielleicht sogar Blockgewalt sabotiert hat. Und da wäre es mir einfach ganz lieb, wenn solche Stimmen ja auch, also eine Kritik an Blockgewalt wirklich auch formuliert wird, dass das auch mal ausgesprochen wird, weil oft steht das im Raum, dass irgendwie Blockupy nicht cool ist, aber dann würde ich auch gerne mal ein klares Verhältnis haben, was an Blockupy kritisiert wird. Danke. Das ist, wir machen erstmal dann. Alright, die erste Frage war ja direkt an dich gerichtet, Stefan, und zwar, worin das Zurückweichen der Linken bei Blockupy liegt und wie der Generalstreik nicht zustande kommen soll. Zum zweiten Statement, ja, das ist, denke ich mal, an alle gerichtet, wenn ihr dazu was sagen wollt. Und das, die dritte Frage war eine Bitte um konkretere Formulierungen an Kritik an Blockupy. Gut, dann erstmal zur ersten Frage, worin bestand das Zurückweichen der radikalen Linken bei Blockupy? Also als Blockupy das erste Mal letztes Jahr aufgetreten ist, haben wir es natürlich auch verfolgt. Da war es wirklich noch massiver der Fall, dass der Gesamtaufruf von Blockupy einfach ein sehr schwammiges Unbehagen ausgedrückt hat, was inhaltlich überhaupt nicht klar war, was auch, soweit ich mich erinnere, noch keine klare Abgrenzung gegen eine regressive Krisendeutung drin hatte. Und ey, liest doch die Flyer mal durch, das steht da drin, aber egal. Ich rede vom letzten Jahr vom Gesamtaufruf, nicht von, von einzelnen Teilaufrufen dabei. Nee, ich meine auch den Gesamtaufruf. Aber egal. Aber trotzdem würde ich jetzt im Nachhinein auch sagen, in der Entwicklung seitdem musste die radikale Linke groß zurückstecken. Das habe ich ja auch am Anfang kurz erwähnt, dass wir haben da wirklich eine positive Entwicklung wahrgenommen. Und ja, also da gibt es auf jeden Fall Punkte, an die man anschließen kann. Und auch jetzt das Verhalten nach dieser Polizeiaktion am Samstag, das sind alles sehr positive Dinge. Aber ja, also ich habe jetzt auch wirklich nicht mehr alle konkreten Inhalte aus dem letzten Jahr im Kopf. Wir hatten halt vorher eben auch noch eine andere Mobilisierung gehabt und haben dann eben da unsere Zeit reingesteckt. Es gibt also eben auch praktische, nicht nur inhaltliche Gründe, da nicht mitgemacht zu haben. Das ist ja auch jetzt wahrscheinlich zu wenig als Antwort. Aber ja. Achso, ich muss mal vorne. Okay. Geht das überhaupt? Ja, es geht. Also ich meine, das ist ja auch super, wenn ihr jetzt sagt, dass die Entwicklung für euch in die richtige Richtung geht, dann macht ihr einfach beim nächsten Mal mit und dann ist gut, dann muss man vielleicht auch nicht... dann geht das? Ich glaube, das ist ein bisschen lauter. Ne? Danke, wenn ihr jetzt sagt, sozusagen von M31, dass die Entwicklung in eine Richtung geht, die ihr jetzt demnächst mittragen könnt, dann macht ihr vielleicht beim nächsten Mal mit, dann ist das ja auch gut, dann muss man vielleicht auch nicht so sagen, en Detail, die Sachen jetzt sozusagen hier ausklammern, weil mir kommt das schon ein bisschen sehr kleinteilig vor, warum man bei Blockupy nicht mitwirken mag, aus einer linksradikalen Perspektive zumindest. Aber nun gut. Ich wollte noch ganz kurz was sagen, weil das ja eben auch angesprochen worden ist, auch von einem Kollegen, der hier eben geredet hat, dass die Abgeordneten da waren. Ich kann nur sagen, dass Sie es heute noch mitbekommen, dass Bundestagsabgeordnete der Linken versucht haben, die Polizeigewalt hier am Samstag gegen die Blockupy-Demonstration zum Thema im Deutschen Bundestag zu machen, zu einer aktuellen Stunde auf die Tagesordnung zu setzen. Das wurde erstmal vom Bundestagspräsidium abgelehnt, weil es nicht aktuell genug sei für die Damen und Herren dort. Aber man bleibt da am Ball und hofft, dass man das nächste Woche durchgesetzt bekommt. Das mag es erst nur als kleines parlamentarisches Spielchen rüberkommen, aber es hat natürlich immer auch eine Öffentlichkeitswirksamkeit, weil man natürlich schon sagen muss, dass das, was hier in Frankfurt passiert ist, glaube ich, aus meiner Einschätzung nicht einfach nur irgendeine Prügelorgie war, so schlimm das schon wäre, sondern es ist meines Erachtens Ausdruck, im Prinzip ist es ein Ausdruck einer Polizeistaatlichkeit, die sich gerade durchsetzt, weil es offenbar ja auch einen Zusammenhang gibt zwischen Durchsuchungen von Pressefotografen im Februar in Berlin und in Brandenburg, um Bildmaterial zu finden von Leuten, die bei der M31-Demo mitgemacht haben. Und diese Leute hat man jetzt wieder alle erwartet bei der Blockupy-Demo und wollte jetzt sozusagen mal einen Personen- und Datenabgleich machen. Deswegen musste man wahrscheinlich, das ist zumindest ein Verdacht, der durchaus naheliegend ist, musste man jetzt versuchen, diese Leute sozusagen alle mal einzukesseln und deren Personalien feststellen zu lassen. Und das ist ein tatsächlich richtiger Skandal. Und Kritik an Blockupy war gewünscht. Ich hatte eher den Eindruck, dass es ein Aufruf an das Publikum war, Kritik an Blockupy zu äußern, von den Kommilitonen hier. Also ich habe keine große Kritik an Blockupy. Ich finde das, was die machen, eigentlich richtig toll, weil es ein tolles Bündnisprojekt ist, das Gewerkschaften mit einbezieht, das versucht, die radikale Linke mit einzubeziehen, das soziale Bewegung mit einbezieht, das Organisationen wie ATTAC mit einzubeziehen. Das ist das, was wir brauchen, damit sich überhaupt was Widerstand gegen diese Form der Krisenbewältigung überhaupt formieren kann. Und da muss ich sagen, es ist wichtig, dass man das irgendwie stützt. Es sind zu wenige, 10.000 Leute, wie viel es auch immer gewesen sein. Es ist tatsächlich sozusagen, ist auch außerdem verblieben, was 2012 der Fall war. Aber man muss vielleicht auch an dieser Punkt einfach am Ball bleiben und überlegen, wie man das irgendwie ausbreitet. Und darüber müssen wir diskutieren. Pablo hat das ja auch eingefordert, dass man diskutiert, wie man da sozusagen sich, wie man massenwirksamer werden kann in diesem Punkt. Ich würde gerne einen anderen Punkt nochmal aufmachen, weil ich das spannend fand mit diesem gewerkschaftlich verankerten radikalen Linke. Weil ich das vorhin so scherzhalber gesagt habe, mit dem ich bin gespannt, wie ich Unabhängige kennenlernen wollte, dann habe ich das jetzt gar nicht so, also das war jetzt gar nicht so beabsichtigt, als irgendwie jetzt das gegen euch konkret, sondern auch als Selbstkritik, weil ich glaube, dass das auf einen Punkt verweist, der für die radikale Linke in Deutschland mehrheitlich ein Problem ist. Jetzt mal spektrumunabhängig sozusagen. Und nämlich, dass wenn die Personen überhaupt arbeiten und nicht sozusagen im Moment des Anfangs ihrer Unabhängigkeit aus der radikalen Linie ausscheiden oder zumindest aus dem organisierten Teil, dann ist meistens sozusagen die Lohnarbeit nicht Ort der politischen Auseinandersetzung. Also es ist kein Ort, also es ist noch nicht mal ein Ort, wo man sich für bestimmte gewerkschaftliche Kampagnen oder sowas begeistert, sondern wie man sich, zumindest meiner Erfahrung nach, eigentlich eher nicht verhält als radikale Linke. Und das verweist auf ein Problem. So, und ich glaube, also ich fände es halt gut, wenn wir darüber nochmal ins Gespräch kommen würden, weil ich glaube, das ist sozusagen schon eine Frage an uns alle, wie wir einmal diesen Sprung sozusagen hinkriegen und sowas wie alt werden können und trotzdem linksradikal bleiben. Also ich finde sozusagen gestellt, also ich meine das ganz ernst, ne? Also sozusagen ich finde schon, dass es ganz viele Fragen beinhaltet, wie man eigentlich im Alltag, also was es eigentlich bedeutet, im Alltag linksradikal zu sein. Was es bedeutet, nicht nur in einem Hausprojekt zu wohnen, sondern sozusagen in den ganz unterschiedlichen Bereichen, die das eigene Leben umfasst, eine linksradikale Position einzunehmen und da drin irgendwie gesellschaftliche Wirkungsmächtigkeit zu entfalten. Was kann das eigentlich heißen? Und das finde ich eine ausgesprochen spannende Diskussion. Vielleicht kommen wir auch mal dazu. Pablo? Es ist nicht ganz einfach, auf diesen Punkt direkt und im umfassenden Sinne einzugehen. Aber vielleicht soweit. Das Problem, was du beschreibst, die Verankerung der radikalen Linken in der Arbeiterklasse oder Arbeiterinnenklasse und halt auch ihre Stellung in den Gewerkschaften, das stellt sich nochmal viel dramatischer für die Gewerkschaftsjugend, wo wir tatsächlich einen nicht sehr hohen Organisationsgrad haben und wo wir auch weniger Kampferfahrung tatsächlich haben. Und wir haben festgestellt, dass das zweierlei Lösungsmöglichkeiten mit sich birgt. Zum einen ist es natürlich so, dass bestimmte Erfahrungen fehlen, ein bestimmter Organisationsgrad fehlt und zum Teil auch die Leute aus ganz anderen sozialen Schichten heute in das traditionelle Milieu der Arbeiterklasse kommen und dort zum Beispiel eine Ausbildung machen. Also alles Probleme, aber die andere Lösung dabei ist natürlich auch, dass diese Leute viel offener sind für eine Mobilisierung für einen Widerstand. Was sich meines Erachtens nach schon darin zeigt, tut mir leid, wenn ich jetzt wieder die Jungen hier ins Spiel bringe, vorhin nur darauf hingewiesen, Blockupy steht auch aus vielen Alten Leute mittleren Alters, akzeptiert. Dennoch, mein Fokus liegt ja jetzt mal kurz auf der Jugend und da sieht man schon, dass es hier durch diese Offenheit auch eine einfache Mobilisierbarkeit für bestimmte Fragen gibt, eben auch für solche Aktionen wie bestimmte Blockadeformen. Das heißt also, die eine Schwierigkeit wird dann halt, macht es an der anderen Stelle ein wenig einfacher. Und ich denke, dass man solche Sachen dann auch nutzen muss. Und zwar halt auch mit einer, ich nenne es mal politischen Orientierung, die eine gesellschaftliche Perspektive beinhaltet. Es ist ja nicht einzusehen, sozusagen immer nur Tageskämpfe zu führen, wenn gar nicht klar ist, mit welcher Perspektive tut man das. Und ich denke, dass diese Frage mit der Verankerung, mit der Frage, auf wen konzentriert man sich, ich sage, man konzentriert sich auf die Arbeiterklasse, auf die Arbeiterinnen, dass die auch verbunden ist mit der Frage der Perspektive, die wir in denen bieten können. Und meines Erachtens nach ist das was wir hier durchaus auch ein bisschen kontrovers bieten können, weil wir sind schon, ich glaube, alle, wie wir hier sitzen, verstehen uns in der einen oder anderen Weise als Antikapitalisten, weil wir sind vor allem vereint im Protest. Aber die Frage ist, worin vereinen wir uns denn in der Maßnahme, die zu treffen ist, und dann konkret in der Frage mit der gesellschaftlichen Perspektive. Und ich meine, dass, wenn man davon spricht, dass das eine Politik ist, die dem Monopolkapital dient, die in Europa betrieben ist, insbesondere im deutschen Monopolkapital, dass es darum geht, diese Gesellschaft zu negieren. Das heißt also, zu sagen, wir wollen eine Gesellschaft ohne Banker, ohne Kapitalisten und Ähnliches. Und ich denke, dass diese Verbindung wichtig ist. Zum einen zu sagen, man orientiert darauf, dass die Leute in Kämpfe kommen. Das heißt also nicht sektierisch rangehen. Zum Zweiten, das aber verbinden mit einer Perspektive. Das heißt, eine Langzeitperspektive, die heißt aus meiner Sicht Sozialismus. Und mit einer Perspektive, die auch, ich sag mal, Reformkämpfe einschließt, die jetzt als Abwehrkämpfe zu führen sind. Also zum Beispiel ein Mindestlohn oder so etwas wie ein Verbot von Leiharbeit. Also alles Punkte, wo ich sagen würde, dass das etwas ist, wo die radikale Linke, also sie nennt, wenn sie als solche auftritt, nicht so gut ist, diese Reformforderung mal ins Zentrum auch ihrer Politik zu stellen, wo sie konkret auch Verbesserungen erkämpfen. Das wäre schon ganz schön lange dabei. Ja. Stefan wollte noch eine ganz kurze Antwort, und dann wären die drei zuerst, aber du bist auf der Liste. Ich hatte nur gerade ganz vergessen, auf die Frage zu antworten, wie wir jetzt zu dieser Unterstützung beim Generalstreik kommen wollen. Also es ist ja durchaus so, dass wir das jetzt nicht als Campus an die Farbe rausgebracht haben, dieses Papier, sondern als M31-Netzwerk bundesweites. Und da ist auch die FAU ziemlich stark vertreten, und die haben durchaus Kontakte in Betriebe, nicht nur hier, auch in anderen Städten und Regionen. Und das sind natürlich dann unsere ersten Ansprechpartner, die Leute, die in Betrieben arbeiten, die vielleicht auch schon als Betriebsräte arbeiten, mit denen man einen relativ direkten Draht hat und die man eben für solche Geschichten mal ansprechen kann. Und gerade im Krisenbündnis haben wir auch durchaus einige Leute, die es geschafft haben, werktätig zu sein und linksradikal zu bleiben. Da müssen halt einfach noch viele Diskussionen geführt werden. Wir wollten auch noch mal extra Treffen machen mit Betriebsräten, mit Arbeitsloseninitiativen etc. Also um diesen Vorschlag weiter in breitere Kreise zu treiben. Und zu gucken, was für Feedback wir da kriegen, ob das so realistisch ist, wie wir uns das vorstellen. Julian, hast du Bocker? Es waren noch drei andere auf der Liste. Eigentlich wollte ich noch eine Nachfrage stellen an den zweiten von links. Pablo. Aber man kann es auch generell jetzt fassen, wäre meine Frage, wie haltet ihr denn mit der Masse? Also, es war gerade geredet von großen Bündnissen, vor allem gesellschaftlichen Einfluss. Ich wollte mal nicht sagen. Wo hört es da auf? Wo fängt es an? Weil ich habe dich so verstanden, dass du dich positiv auf die Farme bezogen hast. Und das finde ich ziemlich gruselig, weil Farme ist halt der gleiche in Griechenland. Und die sind zwar sehr groß, aber die haben eine Geschichte davon, dass sie gegen gesellschaftliche Widerstandsbewegungen aktiv waren. Also die Besetzung von Polytechnie oder was, was der Anfang und Ende der Diktatur war, waren die dagegen und informiert, gewalttätig dagegen agiert. Beim Generalstreik genannt, im Oktober, 20. Oktober 2011, hat die PAME das Parlament in Griechenland geschützt, hat die anderen Demonstrierenden verprügelt, also ist gewalttätig in der Besetzung gegen die anderen Demonstrierenden vorgegangen. Das sind nicht die einzigen Fälle, die PAME hat diese Geschichte, und deswegen finde ich es ganz krass, also sich auf so eine autoritäre, reaktionäre Organisierungsbeziehung. Ich stelle die Frage, also so jemand würde ich nicht in einem Bündnis haben wollen. So, genau, das war so mein Punkt. Ja, ich würde die Bündnisfrage nochmal von einer anderen Perspektive aus beobachten wollen. Und zwar ist ja hier auf dem Podium sind ja schon unterschiedliche Positionen dazu, gegen was sich eigentlich dieser Widerstand, der ja vielleicht auch sagt, ist eigentlich richtig wird. Also, Thomas, du hast in deinem Eingangsstatement gesagt, es soll sich gegen Reiche und Profitprofiteure und so weiter, die anderen wahrscheinlich mehr diesen Aspekt betonen würden, dass es gegen Kapitalismus geht. So, jetzt ist es aber relativ einfach, sich auf eine Kritik zu einigen und dann sich zu einem Bündnis zusammenzufinden und zusammen zu demonstrieren. Die Frage ist aber, inwiefern stößt bei diesen inhaltlichen Differenzen eigentlich die Bündnispolitik doch an sehr manifeste Grenzen? Das wäre meine erste Frage. Und die zweite Frage ist, was bedeutet eigentlich dieser Widerstand? Und du hast vorhin, Stefan, von Dialektik von Reform und Revolution gesprochen. Wie vermittelt sich denn dieser Widerstand zu einer realen Veränderung in der Gesellschaft? Also ihr wird, das würde ich auch gerne machen. Ja, also ich wollte auch so etwas zu mir eine Frage an dich anstellen. Und zwar, Thomas, du hattest gesagt, es ging darum, Empörung zu treffen. Da würde ich die ganz leichte Frage stellen, welche Gründe das vielleicht hat. Also auch da, wenn man schon Empörung bei Menschen treffen muss, hoffentlich eine sehr starke Dekodisierung bereits was vorausgesetzt ist. Und vielleicht im Anschluss daran, dass ihr euch ja alle, wenn ich das irgendwie richtig verstanden habe, relativ einig war, dass ihr gerade in Linken alleine nicht in der Lage sein kann, für den gebrauchten gesellschaftlichen Umbruch jetzt ad hoc herbeizuführen. Und deshalb wüsste ich gerne auch noch so ein bisschen mehr was dazu, wie wir jeweils sehen, dieses Verhältnis von einer linkskapitalen, also politisch aktiven Form von Gruppierung und von Bündnissen und inwiefern sie jetzt übergreifen müsste auf eine größere Zahl, wie sich da eine Bewusstseinsveränderung im großen Stile vorgestellt wurde. Denn es soll ja wahrscheinlich bei keinem von euch in irgendeiner autoritären Art und Weise ablaufen, so von denen, die ihr da getan was zu machen ist, was vorhin ja auch angesprochen wurde. Deshalb die Frage, wie erreicht man diese Bewusstseinsveränderung in den Massen, wenn man nicht autoritär sein will, welche Rolle spielt die radikale Linke? Bist du noch? Kannst du zum Mikrofon vorkommen? Anderen Punkt, die ja. Im Alltag als radikale Linke so. Ja. Aber lassen wir das mal. Nee, ist auch gut. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, natürlich kann es 50 Jahre immer noch radikale Linke sein, wenn das Arbeiterverbände unterwegs sein. Aber natürlich sind auch solche Veranstaltungen, die hier nicht nur den Weg eigentlich ansprechen, da drin. Was ich im Blockupy gut finde, oder was ich überhaupt im Moment gut finde, nicht nur im Blockupy, ist, dass ich, also ich meine, ich habe auch mit 16 angefangen, damals kann ich sagen, gab es sehr wenig Kontakt zu der nächstvorderen Generation. Die Arbeiter waren alle schon dabei, ihre parlamentarischen Ämter zu besetzen oder gar nicht mehr sichtbar. Ich finde, das ist eigentlich eine ziemlich klasse Situation, die wir im Moment haben. Also das wäre so, wenn wir nur am Samstag irgendwie mit Grundschulkindern nur im Fest jetzt vielleicht mal weniger, aber von 15 bis 70 stehen. Ja? Und ich finde, mit der Lohnarbeit, natürlich ist Lohnarbeit ein Druckmittel. Und es ist auch richtig, dass in der Lohnarbeit, also selbst bei mir, ich arbeite in einem Kollektiv. Ja, also ich dort komme und sage, hier ist eine Demo, da ist Blockupy, hier ist Nazi auf. Ah ja, schön. Aber ich weiß auch, dass gerade an Blockupy Leute sich aus dem sozialen Bereich überlegt haben, als Betriebsgruppe zum Beispiel auf die Demo zu gehen. Ja? Und ich finde, das sind auch Sachen, die mobilisierend sind. Auch wenn ich das jetzt in meinem eigentlich sozialistische Verlagsauslieferung, ja, kollektiv immer noch nicht geschafft habe, aber zu mobilisieren, dass es irgendwie die Kita aus einem ganz anderen Bereich eben geschafft hat, am Platz der Reisebetriebsgruppe zu kommen. Und ich glaube, dass diese Möglichkeit, als Betriebsgruppe dort auch hinzugehen, mit anderen Menschen, die nicht unbedingt linksradikal sind oder sich so begreifen, die nicht unbedingt antikapitalistisch sind, weil sie gar nicht wissen, was es sein soll und überhaupt, wollten wir jetzt mein Häuschen wegnehmen. Ja? Das finde ich ist eine Qualität von Blockupy, weil es eben nicht sagt, du musst das denken und dann darfst du schauen, sondern weil es offen ist. Und natürlich weiß ich auch manchmal Kritik an Blockupy. Ich gehöre zu einem Treuhänder, also ich bin durchaus eine, die es mir vorbereitet. Ja? Aber dann äußere ich diese Kritik innerhalb des Bündnisses und innerhalb der Strukturen, in denen ich dort tätig bin. Es mag auch sein, dass ich mich manchmal nicht durchsetze. Ja und? What happens? Also solange niemand kommt und ich zwingen möchte, irgendwie zu unterschreiben, dass Nazis bei uns mitlaufen dürfen, und es kam noch niemand, es wollte noch niemand und es wird auch nie passieren, solange muss ich vielleicht in bestimmten Bündnissen auch Kompromisse eingehen. Davon bricht die Welt nicht zusammen, weil ganz im Ernst, wir haben am Samstag in Kessel, wir haben für den Kommunismus gesungen, wir haben für die Anarchie gebrüllt und den Sozialismus haben wir auch noch gefolgt, wo echt Schluss war, war bei keinem Fall. Ja? Und das finde ich, wir sind noch so weit davon entfernt, ernsthaft die Machtfrage in diesem Land. dass ich es im Moment überhaupt nicht wichtig ist. Und ich würde mich freuen, wenn die Campus-Antifa zum Beispiel irgendwann endlich mal ihre Lokalhaltung aufgeben würde und sich an dem Bündnis beteiligen. Und dann überlege ich mir auch gerne weiter mit euch zusammen, wie wir das mit dem europäischen Generalstreik machen, weil an sich ist es eine geile Idee, aber wir wird es nicht. Okay, danke schön. Wir machen jetzt mal erstmal eine Antwortrunde. Die erste Frage ging ja an dich, Pablo, dass die KKE-nahe Gewerkschaft in Griechenland ja jetzt möchte ich mir deine Erklärung hören. Ziemlich autoritär sei, wenn du was dazu sagen könntest. Und die anderen Fragen waren ja an alle gerichtet, wie sich der Widerstand vermittelt und reale Veränderungen und ob man die Kritik denn nicht libertär und von innen her treffen kann. Okay, wenn Pablo antwortet, du antwortest in die Minute. Du willst es doch hören, du willst doch lachen. Nee, ich weiß aber, was du sagst. Okay, schönen Dank. Also, ja, du hast mich schon richtig verstanden. Ich habe mich positiv auf die Parme bezogen. Kannst du uns einfach die Kurs spielen? Ihr habt doch ein Mischpult da vorne, oder? Kann ich nicht lauschen? Generell, was ich verstehe. Ist das hier lauter? Ja. Können wir es lauter machen? Ja, Pablo redet jetzt lauter und jetzt werden ihn bestehen. Ja, die Kollegen rechts von mir, die kennen mich schon aus Marburg, deswegen brauchst du es tatsächlich nicht mitzubekommen, was ich dazu sage. Nein, mein positiver Bezug auf die Parme steht, aber nicht aus den Gründen, wie du sie gerade genannt hast, weil ich finde, das sind erstmal innergriechische Auseinandersetzungen. Die Parme hat seinerzeit, das Beispiel, das du gebracht hast, zur Verteidigung des griechischen Parlaments die Einschätzung gehabt, dass es Provokateure gibt, die nachher genutzt werden, um so etwas wie einen Staatsstreich durchzuführen. Das war deren Einschätzung, auf deren Grundlage haben sie gehandelt. Und nun kann man sagen, das war eine falsche Einschätzung. Das ist vielleicht auch aus deutscher Sicht einfach mal diskutabel, wenn wir darüber reden, aber das ist nicht sozusagen der Zweck, worauf ich mich bei Parme beziehe, sondern bei Parme beziehe ich mich darauf, dass es dort tatsächlich einmal gelungen ist, in Griechenland eine klassenkämpferische Massenorganisation, die an Einfluss gewinnt, trotz allem aufzubauen. Und positiv beziehe ich mich deswegen darauf aus den Erfahrungen, die man machen konnte, wenn man sich die Generalstreiks 2010 FF mal angeguckt hat. Zum Beispiel im Frühjahr 2010, der Generalstreik, der ging wesentlich auf diese Gewerkschaftsorganisation zurück, weil sie mehr oder weniger erzwungen hat gegenüber anderen Gewerkschaften, die einen mehr sozialpartnerschaftlichen, damals noch gegenüber der sozialdemokratischen PASOK-Regierung, einen sozialpartnerschaftlichen Kurs gefahren und eher den Weg gehen wollten, Verhandlungen, nicht Streik, Verhandlungen. Und da denke ich, dass da ein paar Mal schon ein positiver Bezugspunkt ist. Ich denke, wie gesagt, die innergriechischen Auseinandersetzungen sollen hier nicht der Kern von Differenzen sein, aus meiner Sicht. Wenn, denke ich, sollten wir darüber reden, ist es denn überhaupt legitim, so eine eigene Gewerkschaftsorganisation, ich sag mal, aufzubauen und so eine Politik zu machen? Ist es richtig, wie die KKE, das heißt die griechischen Kommunisten in Griechenland, welche Politik da machen? Das ist, glaube ich, eine Diskussion, die wir auch produktiv und kontrovers führen können. Aber ich glaube, dass die Punkte, die du genannt hast, sind für mich nicht die Hauptpunkte, wo ich sagen würde, da führe ich die Auseinandersetzung mit Paar. Thomas, hast du vielleicht das? Ja, genau. Zwischenruf nochmal aufgerufen wurde. Also ich war selbst Teilnehmer einer Parme-Demonstration im Frühjahr 2010 und dort hat es ein internationalistisches Bild gegeben von auch Leiharbeitern, zum Teil aus Bangladesch und ähnlichem. Das hat aus meiner Sicht keine Anzeichen dafür gegeben, dass es dort so etwas gibt wie Fremdenfeindlichkeit oder Nationalismus. Und ich zu der konkreten Kritik, ja, ich denke, Soweit ich von hier aus das beurteilen kann, war der Schutz des griechischen Parlaments richtig seinerzeit. So. Aber es ist aus meiner Sicht immer noch eine deutsche Perspektive. Ja. Also, ich habe mich anders positioniert hier. Also, er hat, also ich finde diese Position auch eine, die ich überhaupt nicht teile. Und mir geht sozusagen an diesem Teil der griechischen Linken tatsächlich auch die aus meiner Perspektive antieuropäische Stoßrichtung halte ich dafür total verfehlt. Und das wird sich letztlich sozusagen auch, das ist letztlich antiprogressiv wenden. Aber ich glaube, die Argumente sind das hier soweit das erstmal auch ausgetauscht worden. Deswegen mich jetzt nicht da jetzt noch weiter hinein vertiefen will, sondern ich bin ja auch konkret angesprochen worden in der Frage der Empörung und der Frage, wo wir eigentlich auch anknüpfen müssen. Und das und da haben wir dann wahrscheinlich wieder eher eine Gemeinsamkeit. Man muss tatsächlich auch Punkte finden, die real ein Gefühl von Ungerechtigkeit oder wo die Krise auch real wirksam wird. Und dazu Forderungen zu finden und dazu überlegen, wie kann man denn da die Krise und die Aussetzung der Krise auch ganz konkret sichtbar machen und versuchen, an diesen konkreten Punkten Widerstand zu organisieren. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Und wie gesagt, da habe ich ja vorgeschlagen, dass man beispielsweise auch mal so Themen wie versuchte Einkommensgerechtigkeit, also auch die Frage, ist es eigentlich legitim, dass keine Ahnung, der Manager eines Unternehmens das hundertfache verdient im Vergleich zu der zur niedrigsten Bezahlung im Betrieb. Und das ist keine ganz banale Frage, weil das hat Karin eben ja auch schon angedeutet, weil viele Linke oder Linksradikale lassen dann halt eben ihre politische Gesinnung, wenn sie dann im Arbeitsleben sind, gerne sozusagen mal zumindest aus ihrer arbeitsweltlichen Kontext irgendwie heraus. Und dann machen dann durchaus, vielleicht haben vielleicht doch noch eine linke oder linksradikale Praxis, aber eben nicht mehr im Bereich der Arbeitswelt, sondern es sind irgendwie von den Werkstoren in Anführungszeichen gelassen. Und solche Fragen gesellschaftlich wieder zu stellen, solche Fragen vielleicht auch in Betrieben wieder zu stellen, halte ich für ein ganz legitimes Mittel und auch vielleicht ein Punkt, wo Empörung vorhanden ist und wo man die auch organisieren kann. Und meine Formulierung mit "Wir brauchen auch einen Gegner" bezog sich nicht, dass ich jetzt gesagt habe, wir müssen politisch sozusagen gegen die Reichen oder gegen die Gutverdienten oder Vermögenden ganz zentral im Fokus nehmen. Aber wir müssen uns natürlich schon die Frage stellen, wie greift man denn eigentlich so etwas Abstraktes wie den Kapitalismus oder den Neoliberalismus eigentlich an? Wogegen mobilisiert man dann? Man sieht ja auch schon bei Blockupy, dass natürlich die EZB, die man versucht zu blockieren und dass das eigentlich ja schon ein Symbol ist, was auch nicht wirklich per se für den Kapitalismus steht oder wo man auch sagen kann, also an dem Punkt, wo beispielsweise dort versucht wird zu diskutieren, ob man sowas macht wie Eurobonds und so weiter, was ja auch im Rahmen der Europäischen Zentralbank teilweise diskutiert wird oder teilweise unter der Hand auch gemacht wird. Da ist es natürlich schwierig, dass ausreichend Sie sozusagen das böseste aller bösen Symbole des Kapitalismus sind. Ja. Und das zeigt aber auch die Schwierigkeit, wogegen mobilisiert man denn eigentlich? Oder macht man es in Frankfurt und ist dann gegen die Deutsche Bank? Alles Fragen, die man sich stellen muss, und das meine ich damit, wir müssen auch darüber diskutieren, wie man eigentlich Kampagnen so organisiert, dass auch der Gegner sichtbar wird und dass man oder dass man konkrete Punkte benennt, die man versucht, seine politische Kampagne zu fahren und auch an Punkten, die man vielleicht am Ende auch gewinnen kann. Das ist eine Aufgabe, die uns alle irgendwie beschäftigen muss und von der ich auch glaube, dass auch eine Grundvoraussetzung ist dafür, um auch letztlich wieder stärker mobilisierend zu werden. Die Leute müssen einfach für sich erkennen, okay, das ist wirklich ein gesellschaftliches Problem, dagegen will ich was tun. Also die sozialen Bewegungen, die ja auch angesprochen worden sind, im Zuge des der faunistischen Krise, wo die entstanden sind, die hatten solche großen Themen gehabt, die sie aber auch immer wieder konkret runtergebrochen haben, also die ökologische Frage bis hin sozusagen zur Stadtbahn West hier in Frankfurt. Und solche Themenfelder müssen wir finden, müssen wir versuchen zu lokalisieren. Das war der Appell, den ich damit vermitteln wollte. Karin, möchtest du vielleicht auf die Frage eingehen, wo die Bündnispolitik möglicherweise an Grenzen stößt und wie sich die Position der radikalen Linken auf eine größere Zahl an Menschen übertragen kann. Also die Bündnispolitik an Grenzen stößt, ja, okay, kann schon sein oder gibt es auf jeden Fall. Ich will das auch überhaupt nicht kleinreden. In dem Blockupy-Bündnis war das jetzt nicht meine Erfahrung, deswegen vielleicht könnte die Person, die das gestellt hat, nochmal das präzisieren, weil welche Grenzen genau du meinst. Weil ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe ja gesagt, also es gibt eine Menge unterschiedliche Positionen, allein schon auf dem Podium. Aber ich glaube, das ist nochmal, also für mich gibt es nochmal einen Unterschied zwischen dem Bündnis, das sozusagen das entwickelt, eingeht und all denjenigen, die kommen. Weil ich glaube sozusagen all diejenigen, die kommen, ich glaube, da gibt es wirklich total krasse Unterschiede in der Positionierung und weswegen man da eigentlich da ist und was die jeweilige Zielrichtung ist. Aber ich meine, es gibt als Land, ich kann nicht mal zu Protesten zu kommen. Und, aber innerhalb des Bündnisses habe ich so massive Widersprüche nicht wahrgenommen. Natürlich zielen die unterschiedlichen Akteure da drin, also zum Beispiel die Vertreterin von der Linkspartei oder von Attac oder sowas, die zielen auf andere, die haben eine andere Schlagrichtung als zum Beispiel jetzt das IEL oder sowas hätte. Schon sozusagen, dass die auch, okay, bitte dann, ich habe dich einfach verstanden. Nee, mach ruhig, ich finde es ganz wichtig. Ich meine, das ist ja schon ein ziemlich markanter Punkt, wenn jemand sagt, okay, ich will reformistisch die und die Forderung durchsetzen. Und der andere sagt, ja, ich will gegen Kapitalismus so. Wie organisiert sich das? Also das ist ja der ganze Punkt bei diesem Blockupy-Bündnis, dass sich da keine Forderung dahinter verbirgt, die irgendwie anknüpfen könnte an etwas, was real passiert. Du sagst, du willst Widerstand gegen das Krisenregime irgendwie organisieren. Wenn jeder da hinkommt mit seiner Meinung und irgendwie wird sich das ganz unterschiedlich darunter vorstellt, wie willst du denn dann Widerstand organisieren gegen etwas in der Massengesellschaft? Naja, ich glaube, Widerstand organisiert sich halt oder wird zu Widerstand im Moment, wo man sozusagen Orte schafft, an denen das individuelle Empfinden, die Empörung, vielleicht bereits erfolgte Praxis kollektiviert werden. Und Blockupy soll so ein Ort sein, sowohl Blockupy auf der Straße als auch das Bündnis Blockupy oder der Akteur. Na klar sind wir da anderer, also klar hat jetzt die Linkspartei eine andere Schlagrichtung als die IEL, aber wir treffen uns jetzt nicht, um sozusagen grundsätzlich erstmal die Frage zu klären, wer hier auf welcher Seite steht, sondern wir finden uns zusammen, weil wir alle das Unbehagen teilen über den aktuellen Zustand und eine gesellschaftliche Linksverschiebung erreichen wollen und sozusagen einen Bruch erzeugen wollen. Und in der Erzeugung des Bruches sind wir uns einig. So, also sozusagen wie diese Erklärung, die jetzt auch gerade auf die Homepage gesetzt wurde, ne? Sie wollen Kapitalismus ohne Demokratie und wir wollen Demokratie ohne Kapitalismus. Das ist sozusagen, das ist der Konsens in dem Bündnis. So, und da, um diese Form der massiven, also das, was jetzt in dieser Krise passiert, das ist so bedeutend wie vielleicht die Wende. Und zur Wende hat sich kein Schwein irgendwie drum gekümmert, die Verhältnisse sozusagen zu verändern. Die westdeutsche Linke hat die ostdeutsche Oppositionslinke ausgelacht. So. Und sozusagen, dass das nicht nochmal passiert, sondern dass sozusagen sich, dass wir tatsächlich sozusagen zusammenkommen, um gemeinsam eine Form von Nein zu formulieren oder sozusagen die Dinge zurückzudrängen, zu verändern, der aktuellen Situation unsere eigene Dynamik aufzuzwingen, das ist das Gemeinsame da drin. Und dann ist es nicht entscheidend, ob ich jetzt irgendwie für oder gegen Parlamentarismus oder wie auch immer sind, weil das, was jetzt stattfindet, jenseits von Parlamentarismus stattfindet. Es findet sozusagen als vielleicht kann man es auch als Arbeitsteilung begreifen, sozusagen. Die Akteure im Bündnis tun das, was sie dazu beitragen können, das zu erreichen, worauf man sich einigt. Aber ich wollte eigentlich noch was anderes. Ich weiß nicht, ob das ist vielleicht jetzt eine unbefriedigende Antwort für dich, aber ich weiß nicht, was ich sonst dazu sagen soll. Ich wollte was anderes sagen zu, wie erreicht man das Bewusstsein, eine Bewusstseinsveränderung bei den Massen. Mich stören an dieser Fragestellung eigentlich zwei Dinge, nämlich die Massen und die Frage. Also ich finde die, ich verstehe halt nicht, warum man immer von Massen redet, weil ich finde schon, in dem Moment, wo man selber über Massen redet, ich finde, das hat schon fast was von Massenverachtung. Also man redet sozusagen immer so, ich will jetzt gar nicht unterstellen, dass es konkret von der Person, ich weiß gar nicht mehr, was sie gesagt hat, so gemeint war, aber ich finde, es ist schon ein problematisches Verhältnis, wenn man sich das rausnimmt und das würde es einem sozusagen gar nichts angehen. Und das wäre man nicht selber Teil von denjenigen, die sozusagen ja auch sich in ihren Alltag und Widerstand organisieren müssen. So. Also ich finde diese Trennung zwischen politisch organisiert und Masse, finde ich sozusagen schwierig, gerade im Hinblick darauf, was wir 2011 erlebt haben, wo sozusagen wir die Platzbesetzungen haben und es natürlich da drin organisierte Kerne gab. Aber diese Form von Volksaufstand oder wie wir es jetzt in der Türkei erleben, das ist nun mal eruptiv und das sind halt viele und das sind sozusagen, das ist nicht, die Masse ist nicht, also sozusagen, das sind keine anonymen Leute, sondern das sind sozusagen Individuen, die sich in den Plätzen kollektivieren. Und das ist ein Unterschied zu einer Masse. Und ich finde Masse für mich persönlich ist ein sehr negativen politischen Begriff und deswegen würde ich den nicht verwenden. Und das andere, was mich an dieser Frage stellt oder die Frage so zu stellen stört, ist, dass es manchmal, also ich finde bei der radikalen Linken gibt es manchmal so einen gewissen Hang dazu, dass man denkt, dass man selber auf der Erkenntnis Evolutionsleiter sozusagen ganz gut angekommen ist und alle anderen können jetzt sozusagen noch nachkommen. Und ich finde, und dann sozusagen so ein Sendungsbewusstsein entwickelt und daraus leitet sich dann auch so eine Avantgarde-Rolle oder sowas ab. Und ich finde, das widerspricht meiner Forschung von Bündnispolitik oder von gesellschaftlichen Veränderungsprozessen oder wie ich mich ins Verhältnis setze zu anderen Akteuren oder gesellschaftlichen Gruppen. Ich finde, dass die Kassiererin von mir aus bei Edeka in der Kasse, die jeden Tag dafür gedemütigt wird, dass sie auch nur den ihr gesetzlich zustehenden Mindestanspruch irgendwie ihrer Rechte versucht einzufordern und dafür sozusagen immer irgendwie symbolisch und wahrscheinlich auch rein faktisch transaliert wird, die hat sozusagen auch ihre Erfahrung, die sozusagen ich oder der überhaupt auch die Mehrheit der radikalen Linken überhaupt nicht hat. Und ich glaube, dass gerade die Summe dieser Erfahrung und die jeweiligen Qualitäten, die das mitbringt, und das abzugleichen, auszutauschen und zu reflektieren, das ist das, was uns gemeinsam stark macht. Und das bedeutet, dass wir aber bereit sind, voneinander zu lernen und auch uns selbst sozusagen darin zu verändern, durch die Erfahrung, die wir gemeinsam mit anderen machen. Und dass wir uns darauf einlassen, mit diesen Leuten gemeinsam, auch wenn sie ganz anders sind, einen gemeinsamen Prozess zu haben und in der Praxis gemeinsam klug werden und Erfahrungen machen, die uns verändert hinterlassen. So, und ich glaube, das haben alle großen, also diese ganzen großen Ereignisse, keine Ahnung, Castro oder sonst was, ey, ich habe auf Ausflugstreffen mit Leuten gesessen, die waren das erste Mal auf einer Aktion, die haben gesagt, irgendwie, das war so eine krasse Erfahrung für die, dass sie gemerkt haben, dass sie stehen bleiben können, zum Beispiel, und dass sie sozusagen nicht, und das ist eine Erfahrung, von denen sie selber gesagt haben, ich dichte denen das nicht an, dem gesagt, das ist eine Erfahrung, die nehme ich mit in meinen Alltag. Und dann weiß ich, dass ich sozusagen darin stark geworden bin. Und ich glaube, um so eine Form von gemeinsamen Lernprozessen geht es, aber die muss in beide Richtungen funktionieren. Das kann nicht mit einem Sendungsbewusstsein der radikalen Linken gegenüber dem Rest der Welt funktionieren, sondern das müssen wir gemeinsam machen. Ich würde gerne einen Punkt noch ergänzen, weil ich finde, also ich habe jetzt lange geredet, es tut mir leid, aber ein Punkt, der so ein bisschen runtergegangen ist, weil das Panel ja auch linke Perspektiven Europa auf Eurokrise und sowas heißt, mir wird schon auch daran liegen, und ich finde, das ist was, was wir vielleicht wirklich als radikale Linke einbringen können, ist, dass wir Europa nicht immer als Europa denken oder als EU oder das, also diese geografische Form, so, sondern dass wir diejenigen sind, die das im Denken auflösen und dass wir diejenigen sind, die das mit den widerständigen Kräften und den Revolten, die es jetzt überall gibt, zusammendenken. Und ich glaube, dass zum Beispiel die Türkei, das, was in der Türkei gerade passiert, dieser Volksaufstand, das ist vollkommen unvorhersehbar gewesen. Dass das zu so einem Punkt kommt, das sind ägyptische Verhältnisse. So, das kann jederzeit wirklich kippen und einen Regierungswechsel zur Folge haben. Und die Türkei ist nicht so weit weg. Die ist nicht so weit weg wie Ägypten. Die Türkei ist im Prinzip so wie wir, auch bei allen Unterschiedlichkeiten, aber die sind so wie wir und die Transferleistung von der Türkei, von der Revolte in der Türkei zu einer Revolte in Deutschland ist viel kürzer als die von Ägypten nach Deutschland. Und ich glaube, dass wir anfangen sollten, an die Unvorhersehbarkeit und Spontanität zu glauben, weil dann können wir vielleicht auch gewinnen. Okay, wir haben jetzt drei, ich habe drei Menschen auf der Redeliste. Ihr beiden hinten, wenn ihr vorkommen könntet, aber Nico, die erste Frage. Und wenn es danach keine Fragen gibt, dann würde ich die Rednerinnenliste erstmal schließen und ihr könnt dann direkt daraus auch ein abschließendes Statement machen. Aber auch gut, wenn ihr noch vorkommt. Also ich habe das Gefühl, dass es bei Jordan vorher eigentlich um Gerechtigkeit oder Umverteilung geht. Und dass sozusagen dieser Aspekt hat, dass ja die Reichen halt sozusagen die Reichen halt teilen sollen. Und meine Frage wäre, warum da nicht ein bisschen zu kurz eigentlich der Begriff der Freiheit und der Begriff vielleicht einer Utopie, weil das sind ja auch Begriffe, die sozusagen in der bürgerlichen Aufklärung in den Marxismus immer eine zentrale Rolle gespielt haben. Also da ging es nicht immer nur um die, sag ich mal, so Gerechtigkeit, die oder oben sozusagen irgendwie im Reich geteilt, sondern es ging immer auch um die Frage von individueller und gesellschaftlicher Freiheit auch. Und ich, in Europa, also und das wirklich auch der Marxismus zieht ja auch ein Produkt der europäischen Aufklärung, also sozusagen auch der europäischen Geschichte. Und insofern ja, müsste man das auch gut reflektieren, was es für ein historisches Erbe auch in Europa gibt, womit wir halt eigentlich auch verbunden sind. Also wenn es uns um Freiheit und für Begriffe des Sozialismus oder Kommunismus geht, dann sind wir notwendig auf diese Geschichte, die in Europa stattfindet, nach den letzten Jahrhunderten verwiesen. Genau, also meine Frage ist halt, wie verhält es, also spielt es auch eine Rolle, Freiheit und Utopie bei Glockenfrei, oder geht es tatsächlich überwiegend nur um gerechte soziale Gerechtigkeit und Umverteilung? Ja. Also, ich will euch hier jetzt, es sind leider schon wieder ein paar abgehauen, nicht so nahe reden, aber ich sage mal, verhältnismäßig junge Leute. Ja? Und ich weiß nicht, wie der eine oder andere, wie alle da waren, 1986. Aber es gab mal hier in Westdeutschland eine soziale Marktwirtschaft. Hier und da redet zwar die FDP davon, aber genau die FDP ist ja eine radikale Marktwirtschaft. Ja? Und soziale Marktwirtschaft ist einfach so, du bist das hat ja auch das, was wir genau begriffen haben, wie kann ich Aktien steigen? Ganz einfach. Indem ich den Hebeltrieb, wo die Aktien gesteigert werden sollen, Leute entlassen. Ich tue mir den Betrieb erleichtern für Personal, dann steigen die Aktien. Das ist eine ganz asoziale Geschichte. Fragen, ja, aber ich glaube, hier müssen erstmal viele aufgeklärt werden. Da fängt der da oben schon an. Ja, weil, wenn ich hier schon höre, radikale Linke, die Deutschen sind viel zu blöd, um radikale Linke zu sein. Was soll denn der Schwach sein? Wie kommt ihr denn da radikale Linke? Ja, wenn euch hier die CDU oder der FDP zugehört hätten, die hätten es zwar droben lassen, da hat der Teil doch viel zu schwach dazu, der hat doch gar den Teil, der hat doch gar den Mund dazu. Hast du noch ein Statement? Ja, das ist das Statement, du Lars. Unterhaltet euch auf einmal mit den Gewerkschaftern, wie das in der sozialen Marktwirtschaft war vor 1986. Die nachhaltig abgebaut wurde, weil man wusste, jetzt fällt man die Mauer. Denn es gab eine ganze Menge Politiker, auch Wirtschaftsforscher, die Besten, die wussten ganz genau, dass so um 1989 die Mauer fiel. Und die Nachrichtenregierung in Westdeutschland, die war voll bis oben und hin. Die war froh, dass die Mauer gefallen ist. Die war froh, dass endlich ihre Tanzwiederlose gewinnt. Die war froh, dass die Erinnerungsachen so weit losgekommen haben. Sorry, aber okay. Na, das ist das nochmal. Ja, okay. Und dann hat er gemeint, wenn ich die DDR weggefallen ist, brauchen wir keine. Das haben wir jetzt. Das haben wir jetzt. Dann ist die radikale Marktwirtschaft ausgebaut worden. So einfach ist es. Okay, danke. Ich hatte hinten eigentlich noch eine Frage gesehen, aber. Gab es hier hinten noch eine Frage? Sonst okay, dann wollt ihr vielleicht auch da ein Schlussstatement vielleicht einbinden? Weil also die Frage war ja jetzt gerade sozusagen, geht es bei Blockupy um Gerechtigkeit? Naja, ich würde ja sagen, dass es in allen gesellschaftsverändernden Projekten auch im Projekt von Kommunismus um Gerechtigkeit, also auch um Gerechtigkeit geht. Und ich glaube aber, dass es bei Blockenfall noch mal mehr um die Rückeroberung des politischen Feldes geht, von links. Und ich glaube, das haben wir, also dafür haben wir vielleicht die ersten Schritte genommen, aber das muss schon weitergehen und damit können wir vielleicht 2014 anschließen, wenn die EZB eröffnet wird oder die Baustelle der EZB eröffnet werden soll und wenn das eine repräsentative Eröffnung hat. Das ist nicht nur eine technische, sondern eine repräsentative Eröffnung mit der ökonomischen und politischen Elite Europas sein wird, dann sollten wir gemeinsam mit allen oder mit vielen und ich glaube, das ist dann wirklich auch eine große internationale und europäische Mobilisierung wieder nach Frankfurt kommen und spätestens dann wieder den Prozess auf die Straße tragen. Ich glaube, das wird. Ja, Stefan, willst du vielleicht das nächste antworten? Und dann gehen wir in einfach eine Reihenfolge, mit der wir angefangen haben. Schlussstatement. Ja, das ist zum ersten Punkt, Gerechtigkeit, Freiheit. Kann ich jetzt nicht viel sagen, da würden wir auch zustimmen, dass es natürlich vor allem um das Moment der Freiheit auch geht. Vielleicht nochmal kurz andere Dinge, also ich würde dir da auch, Karin, zustimmen, dieses in der Praxis gemeinsam klug werden, darum geht es uns auch, wir hatten nie einen großen Avantgarde-Anspruch, aber trotzdem sollte man ja nicht so weit kommen, zu seiner eigenen Kritik, die man nun mal hat, wie andere Leute auch eine Kritik haben, nicht zu äußern, weil man Angst hat, andere Leute zu verprellen. Darum geht es uns halt auch nicht. Und was gerade hier mit Blockadehaltung gemeint sein sollte, weiß ich auch nicht so recht. Wir haben Blockupy nicht blockiert. Und ich finde, es gibt verschiedene Wege, um zum selben Ziel zu kommen. Und da muss man nicht immer gemeinsam unter irgendeinem Aufruf stehen. Am 1. Mai haben wir es auch anders geschafft, als unter einem Aufruf zu stehen. Und das kriegen wir auch in anderen Punkten hin. Thomas? Ja. Ja, ich hatte ja so ein bisschen vorgeschlagen, oder an dem Beispiel des Reichtums versucht, ein Beispiel dafür zu geben, dass man, wo man Empörung organisieren kann. Und mir ging es aber nicht darum, den Eindruck zu erwecken, als würde Blockupy sich jetzt nur auf die Frage von Umverteilen oder nur von einfacher Form von sozialer Gerechtigkeit beziehen, sondern im Gegenteil, ich finde es geradezu notwendig, dass Blockupy versucht, den politischen Raum so zu besetzen, dass klar wird, dass man den Kapitalismus in seiner Gänze versucht anzugreifen. Und ich finde das auch das Wichtige daran, weil wir das auch tatsächlich brauchen. Wir brauchen diesen Moment, wo das gänzlich andere, das was mit der bestehenden Ordnung nichts zu tun hat, was darüber hinausweist, dass das sichtbar und deutlich wird, damit es auch wieder denkbar wird. Das ist auf jeden Fall eine Stärke von Blockupy und ich würde auch sagen, dass es wichtig ist und auch völlig unbestritten ist, dass natürlich das, was individuelle Freiheit ausmacht, da mit Bestandteil von sein muss und Blockupy aber sowohl was die Aufrufe betrifft, als auch die Form der Praxis, die sie wählen, den Eindruck, dass das der Fall ist und das macht es mir auch in der Summe durchaus sympathisch. Und ich bin sowieso auch von meiner politischen Herkunft als auch von dem Magazin von Paragraph Freedom vertrete, ist auch das, steht das im Untertitel, Freiheit und Sozialismus. Das ist ein ganz klarer Bezugpunkt, dass individuelle Freiheit sogar die Voraussetzung ist, um der Gedanke, also der individuelle Freiheit der Bezugspunkt ist, um seine Gesellschaftskritik überhaupt zu formulieren. Und wenn man das nicht dann konsequent zu Ende denkt, dann kommt man nicht genau an die vermachteten Strukturen des Kapitalismus, an die Ausbeutungsverhältnisse, an den ganzen undemokratischen Charakter, um ihn von da aus auch kritisieren zu können. Das ist sozusagen jetzt von meiner Position aus sowieso mitgedacht, auch wenn ich es gerade eben in meinem Statement am Anfang nicht so herausgestellt habe, aber ich habe auch den Eindruck, dass das bei Blockupy sehr gut aufgehoben ist und finde auch und insbesondere deshalb ein sehr sympathisches und wirklich sinnvolles Vorgehen. Ja, ich möchte mein Eingangsstatement im Grunde auch zu meinem Schlussstatement machen, nämlich ich bin der Auffassung, dass, ich will nicht alles nochmal halten, ich denke, dass, wenn man fragt, um was Konkretes ging es denn bei Blockupy, denn 2013, dann ist für mich das Konkreteste und Handgreifliche, dass dort Blockupy für alle anderen auch mit das Demonstrationsrecht verteidigt hat. Das heißt also, ich denke, dass zumindest bei den kompletten Differenzen, bei allen Differenzen, die wir haben, zumindest dieser Standpunkt klar sein muss, dass in diesem Fall dieser Kampf strömungsübergreifend geführt werden muss. Denn Solidarität ist nicht nur international, sondern auch in so einer Auseinandersetzung mit der deutschen Polizei eine Waffe. Nichtsdestotrotz denke ich, dass wir hier so etwas haben können wie eine Arbeitszeitung. Also ich denke, dass der politische Schwerpunkt richtig zu legen ist, eben in einer stärkeren Verankerung in der Arbeiterklasse. Und das heißt also in den Gewerkschaften und in den Interessensvertretungen. Und ich denke, dass je mehr wir dort vor Ort mobilisiert kriegen, desto stärker können auch in Zukunft auch die Proteste werden. Karin, noch eine kurze Ankündigung. Ich habe nur drei ganz kurze Ankündigungen. Und zwar einmal ist am Samstag, unabhängig davon, was man vom Blockupy hält, findet am Samstag 12 Uhr eine Solidemo gegen diese Polizeirepression am vergangenen Samstag statt. Die Demo soll an dem Punkt starten, wo die gemeinsame Demo gestoppt wurde. Ich finde das als politisches Signal ziemlich cool, wenn man sich gegen die Repression aussprechen will. Die zweite Ankündigung ist, am Montag 19 Uhr findet im Exzess so eine Frankfurter Vollversammlungs-Auswertungskauffrau statt. Falls ihr da Interesse habt, könnt ihr da einfach gerne hinkommen. Und die dritte Ankündigung, das ist der internationalistische Abschluss, kommendes Wochenende, also das Wochenende, was jetzt vor uns liegt, wird in Venedig in einem großen Bündnis der Hafen blockiert, weil es sozusagen da eine Auseinandersetzung mit so riesengroßen Schiffen, die so die dreimal so groß sind wie das größte Gebäude in Venedig, geht. Und das ist eine ziemlich spannende Angelegenheit. Das wird von den Genossinnen und Genossen unter anderem vorbereitet, die mit uns hier auf der Demonstration und auch an den Aktionstagen in Frankfurt waren. Und vielleicht habt ihr Lust, irgendwie das medial zu verfolgen und euch entsprechend auch dazu zu äußern und das politisch zu unterstützen. Ja, und nach Venedig. Vielen Dank. Ich danke Ihnen für eine sehr produktive Diskussion. Hoffentlich habt ihr euch alle eingetragen auf die Liste von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Es wäre super, wenn ihr von den Internationalen nachholen könntet. Und als allerletzte Sache, wir wollen diese Diskussion einfach fortsetzen in einer gemütlicheren Runde und ohne Mikros in der Volkswirtschaft. Wir können dann zusammen einfach bei einem Bier oder was auch immer das weiter diskutieren. Da treffen wir uns vielleicht einfach draußen vor der Tür. Und soweit wäre es das auch gewesen. Vielen Dank.